Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Review-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, SummerSlam ist zweitägig zum ersten Mal in der Geschichte und da wollen wir uns nicht lumpen lassen und auch am Tag nach dem zweiten Tag des SummerSlams gleich mit der Review am Start zu sein. Chris und ich haben die Shows beide geschaut. Es ist jetzt 11.50 Uhr am Montag, den 4. August und wir gehen rein in die Review. Ist ja auch einiges passiert. Auch vieles, wie das im Wrestling eben so ist, was Bezüge für die Zukunft hat, was manches in der Vergangenheit in einem interessanten Licht erscheinen lässt und eben auch viel Interpretationsspielraum nimmt und viel deutliches, zumindest, ja, ich will nicht sagen, ein deutliches Andeuten ist immer so ein Widerspruch, aber doch ziemlich deutlich klar zu machen scheint, in welche Richtung die Zukunft beim Marktführer, zumindest was die Topstars jetzt gerade angeht, laufen könnte. Das alles wollen wir ein bisschen aufbereiten und auch in die Zukunft schauen. Und ich freue mich, dass das trotz Arbeitsstress geklappt hat. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag, wunderschönen Anfang der Woche. SummerSlam ist frisch geschaut, alles ist quasi über die Bühne gegangen. Sehr viel passiert, deswegen möchte ich gar nicht irgendwie viel Vorgeplänkel machen. Ein bisschen schade, dass unsere Preview ein bisschen ad absurdum geführt wurde, weil die Go-Home-Show von SmackDown hat ja für einen Turn gesorgt und ich glaube, das wäre eine ganz coole Diskussionsbasis geworden auf den Main Event. Sehr viel Spielraum hätte man da gehabt für die Diskussion. Aber gut, sei es drum, wir werden jetzt drüber reden und ich bin tatsächlich sehr gespannt auf deine Meinung über das ganze Event und vor allem natürlich, Super Cena, sagen wir es mal so. Ja, das ist das Stichwort, ne? Also wir wollen ja einerseits die Card hier durchgehen und Chris und ich haben uns wie so oft im Vorfeld nicht abgesprochen, was unser Eindruck über das Event angeht oder was unseren Eindruck über das Event angeht. Aber natürlich mussten wir ein, zwei Takte austauschmäßig vorher klären, wie wir den Podcast denn aufbauen. Und wir haben uns entschlossen, es wie folgt zu machen, nämlich eine Zweiteilung. Erster Teil, wir greifen das auf, was, glaube ich, die Gemüter am meisten beschäftigt. Das ist der Main Event von Tag 2. Den werden wir als Match jetzt hier nicht vorab besprechen. Das Match kommt, sag ich mal, zu seinem Recht ganz am Ende des Podcasts. Aber ich habe es ja einleitend gesagt, die Entwicklung, das Storytelling bei WWE, das ist ja auch ein Punkt in diesem Podcast und den wollen wir vorziehen und da müssen wir eigentlich beim Main Event von Tag 2 anfangen, genauer gesagt da, wo er aufgehört hat, der Main Event von Tag 2 und Chris hat auch schon gesagt, wir müssen da natürlich auch die Go-Home-Show von SmackDown damit einbeziehen, denn da ist ja der ganze Heel-Turn von Cena on the fly auf eine Art und Weise beerdigt worden, über die man, ich sag's mal, diplomatisch jedenfalls reden kann. Und das wollen wir machen. Sprich, wir wollen uns darüber unterhalten, was können wir jetzt von der Darstellung von Cena erwarten? Was können wir von der Darstellung von Cody erwarten in Zukunft? Und was sagt uns die Tatsache, dass Brock Lesnar all of a sudden sein Comeback gegeben hat bei der zweit- oder drittstärkste, beim zweit- oder drittrelevantesten Pay-Per-View des Jahres? Kommt immer darauf an, wen man fragt. Und ja, wie gesagt, das wollen wir jetzt als Thema voranstellen. Und ich fasse mal kurz zusammen. Die allermeisten von euch wissen sowieso, worum es geht. Beim letzten Format der SmackDown-Ausgabe, bei der Go-Home-Show vor dem SummerSlam, kam John Cena raus. Und alles war erstmal wie immer. Er hat sein Schwarz-Weiß, seine Schwarz-Weiß-Schrift auf dem Titantron gezeigt. Er hat wie immer sein The Last Time Is Now Putzwischel da wieder hinter seinem Nacken gehängt, den Gürtel falsch rumgetragen. Also alles so, wie Heel Cena eben drauf ist. Und dann wollte er reden, hat aber nicht geklappt. Cody kam dazu und dann, als Cody im Ring war, hat John Cena dann angefangen, doch zu reden. Und was er dann gesagt hat, war vorsichtig gesagt, bemerkenswert. Denn er sagte, ja, lieber Cody, du hast nicht auf mich gehört. Ich habe gesagt, also ich kann jetzt nicht beim SummerSlam antreten. Es geht nicht. Ich habe Gründe genannt dafür. Ich habe gesagt, dass ich emotional am Ende bin. Es hat dich nicht interessiert. Du hast mich angegriffen. Du hast mich fertig gemacht und du hast meine Unterschrift gefaked, um das Match klar zu kriegen. Und dazu möchte ich dir nur eine Sache sagen. Und ich wusste schon, was jetzt kommt. Thank you. Ich möchte mich bedanken. Das war genau der Tritt in den Hintern, den ich gebraucht habe. Mir ist klar geworden, dass ich in den letzten Monaten viel merkwürdige und dumme Sachen gesagt habe. Ich glaube, von BS, Cena hat er gesprochen, der sein BS jetzt in den Griff gekriegt hat oder irgend so ein Firlefanz. Und jetzt bekommt Cody den besten Cena. Alles geht über die Bühne. Und ich bin jetzt wieder zu Hause bei WWE. Ja, ihr habt's geschafft. Und ich wollte auch Wrestling nie kaputt machen, denn ich liebe Wrestling. Ich wollte nur, dass ihr euch an mich erinnert. Das ist irgend so ein Schwachsinn. Und dann hat Cody das wohl alles vorausgesehen, hat nämlich 2 Dosen Bier gehabt. Ich konnte jetzt nicht erkennen, was es war. War es Real American Bier? Das wäre eigentlich total logisch. Oder war es ein Steve Austin Bier oder irgendwas anderes Bier? Ich weiß es nicht, müsste man nochmal aufklären. Habe jetzt im Netz auch nicht recherchiert. Dann haben sie angestoßen. Und Cody sagte nur, willkommen zurück, John, und das war's. Damit war John Cena ganz offensichtlich einfach mal so random jetzt wieder von seinem doch recht intensiven, wenn auch teilweise fragwürdigen Heel-Run, ist er jetzt wieder geturnt und ist der liebe, gute Cena, der er eigentlich immer war. Und der Auslöser war, dass er von Cody hinterrücks angegriffen wurde und dass er kurz mal seine Unterschrift quasi gefälscht hatte. So, das wirkt, gelinde gesagt, etwas, ich will sagen, überhastet, aber relativ kurzfristig, kann man sagen. Jetzt muss man natürlich abwarten, was der Grund dafür ist. Darüber spekulieren wir jetzt auch. Das Ganze wurde auch beim SummerSlam selbst fortgeführt. Cena kam rein, so wie immer. Und wenn ich sage, so wie immer, meine ich jetzt nicht wie in den letzten Monaten als Heel, sondern so wie er vor dem Heel-Turn immer reinkam. Als Hustle Loyalty Respect Cena. Er hat auch seine Gesten gebracht, er hat seinen Putzwimpel in die Kamera gehalten, hat sein Gruß da gemacht, sein Salut ist zum Ring gelaufen, Zuschauerreaktionen waren unglaublich in diesem Zusammenhang. Und dann gab es das Match, über das wir sprechen. Nach dem Match hat Cena dann Cody den Gürtel in die Hand gedrückt und sich sehr innig mit ihm gefreut und umarmt. Das wirkte auch relativ legit. Natürlich hat Cody, wie sich's gehört, angefangen, sofort zu heulen. Aber das ist ja auch nachvollziehbar. Es ist ja ein emotionaler Moment. Und entweder Cody faked das richtig gut oder es ist legit. So, dann war John alleine im Ring, hat die Versöhnung mit den Fans dann auch sehr genossen. Hat das, finde ich, auch vom Facial Expression Work wieder mal großartig gemacht. Und dann kamen die ersten Takte vom Lesnar-Theme. Pop war, glaube ich, der Pop von beiden SummerSlam-Abenden. Das war der Pop des Events. Und Brock kam, hat den Ring umrundet, ist in den Ring gegangen. Cena und Brock haben sich sofort gebeult. Das hat aber nicht lange gedauert, weil Cena ja platt war. Brock haut den F5 raus gegen John. Und John lag im Ring. Und Brock hat sein Hütchen mit Feder genommen und ist wieder von dannen gegangen. Um es mal kurz zusammenzufassen. Cena ist jetzt mehr oder weniger random wieder der Super Cena, der er war. Über den Turn sprechen wir. Es gibt Stimmen, die nachvollziehbarerweise sagen, das war aber mal erbärmlich. Und Cody ist genauso inszeniert worden, wie Cody es am liebsten sieht. Als der absolute Superstar, als der Übernehmer der Fackel, nur so viel sei gesagt, Cena ist, glaube ich, 48, Cody ist 40, also da liegen jetzt auch nicht so viele Jahre zwischen, aber so wie Cody wrestelt, ist ja sehr konservativer Stil, kann der das locker noch 4, 5, 6 Jahre auf hohem Niveau machen, das denke ich mal schon. Ja, also Fackelübergabe hat geklappt, Cody nix mit Heel-Turn, nach wie vor Babyface auf John Cena meets Hulk Hogan-Niveau. Mir graut jetzt schon vor den nächsten Monaten, ehrlich gesagt. Und Brock ist jetzt wieder da, der John Cenas Abschiedsrun versüßen soll und damit der nächste Gegner ist. Ein paar Monate haben wir ja noch. Und das ist grob zusammengefasst die Situation. Die Fragen, die sich da jetzt stellen, wie gut, Chris, kann man diesen Wieder-Face-Turn interpretieren, ist er gut gelungen oder nicht? Und ist Brock Lesnar jetzt über jeden juristischen Zweifel erhaben? Oder, Grüße gehen raus an Asperger Crow, oder pfeift man mittlerweile drauf in der Chefetage von WWE und TKO? So nach dem Motto, meine Güte. Klar, bei Brock, da ist ja einiges noch im Argen. Er ist ja im Zuge der Vince McMahon, General Grant juristischen Affäre ja auch sehr, sehr deutlich involviert. Da ist auch wohl noch nicht alles geklärt, dass man sagt, okay, ist uns egal, wie es ausgeht mit Brock, wir ziehen ihn jetzt zurück, ist ein Showbusiness und das juckt uns nicht, selbst wenn da irgendwie Dreck am Stecken sein sollte, who cares, ja, was soll der Geiz, kann ja sein. Also das sind die beiden Möglichkeiten, Brock ist juristisch safe und clear, da passiert nichts, oder er ist es nicht, aber es interessiert keinen. Also viele interessante Aspekte, mein lieber Chris, jetzt mache ich es mir mal leicht und wirf dir die heiße Kartoffel einfach zu und frag erstmal frisch von der Leber nach deinen Eindrücken. Boah, die ist sehr heiß, muss ich sagen. Also die kann ich kaum in meinen Händen halten. So viel spukt in meinem Kopf herum. Ich glaube, ich teile es einfach auf die drei Männer, über die wir hier im Main Event zum Sprechen kommen. Angefangen bei Cody. Es ist das, was ich am wenigsten sehen wollte, aber am meisten erwartet habe. Die Fackelübergabe. Mir gefällt sowas halt nicht. Ich bin irgendwie nicht ein Fan davon, aber ich glaube, das ist so ein amerikanisches Ding. Und fair enough. Wird man immer wieder so machen. Cody wird es beim nächsten machen und so weiter und so fort. Interessant für mich war, es gab deutliche Buhrufe. Ich glaube, so viele Buhrufe hat er, glaube ich, noch nie bekommen. Liegt aber mehr an dem Gegner. Ich glaube, das wird sich wieder in Grenzen halten. Dafür hat die WWE die Fans sehr gut erzogen. Und ja, am Ende ist er wohl die richtige Wahl für WWE. Die Monate, die jetzt vorstehen, werden mühsam. Da müssen wir halt durch. Ich denke, es wird der gleiche Run wie beim ersten Mal. Und ja, ich weiß nicht. Ich kann zu ihm nicht mehr sagen. Für mich ist es langweilig. Aber es gab schon Heel-Tendenzen im Match, über die wir vielleicht noch später sprechen werden. Cena, ich persönlich glaube, wir haben hier definitiv, und mir tut es irgendwie leid für Triple H, weil ich glaube nicht, dass er allein dran schuld ist, aber es ist in seiner Regentschaft für mich die schlechteste Story-Entwicklung, seitdem er Boss ist, beziehungsweise in Creative ist. Und eins kann ich auch sagen, so negativ wie jetzt wird es für mich nicht mehr, weil ich fand das Event grundsätzlich mal okay, aber das ist für mich irgendwie eine super große Enttäuschung. Klar, man war immer zeitlich begrenzt, um alles reinzukriegen, vor allem offenbar, also ich habe ein bisschen noch reingeschaut, was so rausgekommen ist, offenbar ist Lesnar ein Wunschgegner von Cena gewesen und Lesnar wird jetzt kaum Babyface sein. Cena hat wohl nicht mehr so viel. Also ich glaube im Kalender, ich bin mir nicht sicher, wie viel, aber es sind wohl so 2, 3, 4 Matches maximal. Und damit sich das ausgeht, ja, musste man ihn vielleicht turnen. Aber ich fand es interessant, wie du gesagt hast, sehr kurzfristig. Ein Tag vor SummerSlam ist sehr, sehr interessant gewählt. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass da langfristig irgendwie geplant wurde, sondern offenbar hat man vielleicht auch die Zusage von Lesnar relativ spontan bekommen. Und wenn du ihn zurückkommen lässt, dann muss es wohl SummerSlam sein. Gleichwohl ist es für mich erbärmlich. Es ist schlecht und nicht gut gemacht. Das Einzige, was eigentlich diese Story davon rettet, nicht die schlechteste zu sein, und ich gehe wirklich auf alles, das Schlechteste seit langer, langer Zeit, ist John Cena selbst. Denn die Promos und sein Auftreten fand ich eigentlich immer sehr unterhaltsam und auch cool. Deswegen ist er eigentlich der einzige Grund, der das gerettet hat. Wahrscheinlich ist auch der Streit mit Travis Scott ein Grund, dass man das jetzt irgendwie geturnt hat. Und man kann auch eins sagen, Rocky, ich freue mich. Ich freue mich so sehr auf sein nächstes Non-Kayfabe-Interview, wo er sagt, naja, es ging eh nie um mich. Und wenn Triple H bei der nächsten nicht vorhandenen Pressekonferenz, die haben sie abgeschafft, sagt, ja, genieß einfach das Produkt, werde ich auch deutlich meine Worte in meinem Kopf bei mir behalten, weil die sehr non-PG sind. Also es ist eine Verarsche gegen die Fans, finde ich. Da bleibe ich dabei. Und mir tut es irgendwie leid für Triple H. Ich denke nicht, dass er das so wollte. Aber alles in allem hat man das hier ziemlich ad absurdum geführt und für mich eine unglaubliche Story, die bei der Chamber wunderbar begonnen wurde, leider. Es ist ziemlich sicher so der schlechtmöglichste Ausgang eingetroffen. Rocky hat sich nie wieder gezeigt. Travis Scott hat den Main Event von Mania ad absurdum geführt und es hat, wie gesagt, nur gereicht, dass eine Unterschrift gefaked wurde. Ich finde es schade, dass man hier, dass einem jemandem nicht irgendwie was Besseres eingefallen ist. Und ich kann es mir nur erklären, wenn man die Zusage von Brock so kurz vor dem Main-Event-Segment beim SmackDown bekommen hat, wo man gesagt hat, ja, mach mal schnell was. Aber dann hättest du es auch beim SummerSlam erzählen können, kommt Cena als Heel rein, dann kommt die Fackelübergabe und ich glaube, man kann sich dann mit seinen Facial Expressions zusammenreimen, dass er dann wieder Babyface ist. Und vor allem, wenn dann Lesnar kommt und ihn in den F5 verpasst, dann ist quasi dieser Switch endgültig. So hätte ich es mehr angenommen. Also war das ziemlich weak, sehr, sehr schlecht und enttäuscht. Ich bin dahingehend sehr, sehr enttäuscht. Brock Lesnar ist super spannend. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich überrascht, dass WWE das macht. Gleichzeitig denken sie sich wohl, naja, sowas zieht sich eh lang. Es ist viel Zeit ins Land gezogen. Erinnert sich eh niemand dran und offenbar hatten sie recht, denn die Crowd war komplett, es war der größte Pop der Show. Und offenbar gibt es jetzt nochmal einen letzten Run von Lesnar. Ich denke, der wird jetzt nicht so lang sein und dann wird er sich auch verabschieden und dann wird sich das mit dem General Grant Case auch lösen. Und dann wird WWE sagen können, naja, er ist eh nicht mehr bei uns. Moralisch, glaube ich, ist das eine Frage, die wird jeder leicht beantworten können, wie man das empfinden mag. Er ist jetzt wieder da, wir kriegen wahrscheinlich Cena gegen Lesnar. Und eines ist klar, Lesnar ist noch immer einer der am meisten Over-Leute in der gesamten WWE. Also sind das einfach so Fakten, die man akzeptieren muss? Ich verstehe auch Leute, die jetzt vielleicht auch dem Produkt sich oder dem Produkt in den Rücken kehren. Ja, wir werden es uns anschauen. Ich möchte dazu auch nicht viel mehr sagen und bin jetzt einfach gespannt, wie man das Ganze aufziehen wird und wie Cena und Lesnar miteinander worken werden. Also das SummerSlam-Match von 2014, glaube ich, werden sie nicht recreaten können, sonst ist der Mann hinüber, hast du schon gesagt, der ist knapp 40. Und ja, dann bin ich gespannt, ob man Lesnar quasi nur für die Cena-Rückkehr nochmal einsetzt, um das loszuwerden, um Cenas Wunsch zu erfüllen und ihn dann wieder schnell rauswirft, bevor er mehr ans Licht kommt. Oder ob es tatsächlich so eine Cena-Fulltime-Regentschaft ist für ein Jahr und er retired dann, keine Ahnung, beim nächsten Jahr im SummerSlam oder bei WrestleMania. Aber das ist alles weit gedacht, aber das sind so grundsätzlich mal meine Meinungen zu diesen Szenen und zu diesen drei Superstars, die ja den Main Event inklusive nach dem Main Event über die Bühne gebracht haben. Ja, vielen Dank. Ich habe da sehr, sehr spannend und interessiert gelauscht. Du sagtest, der Mann ist bald 40. Du meinst John, der ist bald 50. Hast dich kurz versprochen, ja, genau. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Also, ich verspreche mich ja auch alle Nase lang hier im Podcast. Ein Aspekt ist mir besonders aufgefallen, nämlich der zu Cenas Booking und dem möglichen Zusammenhang mit Brocks Rückkehr. Du meintest, es könnte sein, dass man bei SmackDown so reagiert hat, dass man Cena geturnt hat, weil relativ kurzfristig Brock geklärt war, dass er also zurückkommen würde und dass er auch zurückkommt. Aber trotzdem verstehe ich, also ich kann das nachvollziehen, dass man bei WWE vielleicht so denkt. Deswegen finde ich den Ansatz interessant. Aber ich verstehe ihn trotzdem nicht. Denn gerade wenn ich das weiß, dass Brock zurückkommt, dann mache ich doch einen extrem emotionalen Moment beim Faceturn von Cena nach dem SummerSlam-Match, dass Cody genau dieses Match gegen Cena bringt, wie er es gebracht hat, dass Cody gewinnt und dass John dann tränenreich da vor 50, 60.000 Leuten einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat und keine Ahnung. Und dann sind alle wieder happy und dann kommt Brock. So, das wäre fast noch intensiver gewesen. Aber gut, vielleicht auch nicht. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass das Brock tatsächlich der prägende Faktor war. Nur es erklärt für mich eben den Heel-Turn übers Knie gebrochen bei SmackDown jetzt nicht unbedingt. Ne? Es kann ihn erklären, aber ich hätte es dann trotzdem vielleicht auch, man hätte es auch anders booken können. Selbst wenn man Brocks Rückkehr kurzfristig erfahren hätte, man auch den Heel-Turn, wie gesagt, beim den Face-Turn vom Heel zum Face beim SummerSlam entsprechend inszenieren können und hätte, glaube ich, für Brocks Pop nicht die Bohne irgendwas weggenommen, dass das der Pop des Abends wäre, war ja klar. Also einen größeren Pop hätte es wohl nur für Rocky gegeben. Und selbst da bin ich mir gar nicht, doch, bin ich mir ganz sicher. Ja, doch. Ja, spannend. Spannend, in der Tat. Spannend, was man da jetzt künftig macht. Ich bin, also man hätte natürlich auch John nach dem Match als Heel nach wie vor inszenieren können und dann hätte er Cody irgendwie noch einen Beatdown verpassen können und dann wäre Brock als Face zurückgekommen. Hätte man auch machen können. Nur dann, also Brock ist ja eh Face, nur dann hätte man, bis jetzt zumindest, nur dann hätte man tatsächlich Cody den Moment genommen, dass er es war, John wieder zur WWE-Familie zurückzuführen. Und dann hätte man es ja dem blöden Brock geben lassen müssen, diesen Moment. Und das wäre fürchterlich. Ja, also wir wollen ja unseren Captain Strahlemann doch dieses Vorrecht bitte geben. Und deswegen, ja, also dass Brock als Face gegen Heel-Cena antritt, das wollte man dann wohl doch nicht. Und nun hat man eben Face-Cena gegen Dwayne Brock. Mal gucken, was er als nächstes sagt. Er braucht ja, bin auch mal gespannt, wie Brock als Heel funktioniert. Als Face brauchte Brock den guten Heyman nicht. Mal gucken, ob er ihn als Heel braucht. Glaube ich aber eigentlich auch nicht. Also Brock braucht mittlerweile gar keinen mehr. Und nur ein paar gute Anwälte, damit das Ganze vor Gericht auch, wenn es da überhaupt hinkommt, dass man es am besten schon vor Gericht klärt, diese bisher immer noch nicht eindeutigen Zusammenhänge von Brock und Vince und General Grant. Wir werden das weiter verfolgen. Also Chris und ich sind uns einig, der Heel-Turn, der Face-Turn von John war kurzfristig hin oder her mal nicht so richtig das Gelbe vom Ei, um es vorsichtig zu sagen. Ich bin da auch bei Chris, das Wort erbärmlich kann man hier, glaube ich, gut verwenden. Ja, mein lieber Chris, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, wir gehen mal bei Tag 1 die Card durch. Es sei denn, es gibt noch nachtragende Worte von deiner Seite aus. Nein, wir können in Tag 1 reingehen und ja, ich bin gespannt, wie du so die Shows empfunden hast. Ich auch. Nach dem, was du bis jetzt gesagt hast, wage ich die Prognose, dass du es ein bisschen besser gesehen hast als ich. Das ich glaube ist auch. Fast so. Ich bin mir sogar relativ sicher. Ich auch. Wir werden drüber sprechen, denn gerade bei, ich lasse die Katze mal gleich aus dem Sack, gerade bei Tag 1 war ich nicht wirklich happy. Und zwar über so manches nicht. Und komischerweise, Chris, bezieht sich dieses Ich war nicht so richtig happy, bezieht sich nicht auf Match 1. Match 1, Roman Reigns und Jey Uso gegen Bron Breakker und Bronson Reed, waren wir ja im Vorfeld überhaupt nicht glücklich. Über Ansetzung, über Art und Weise der Ansetzung, über Romans Promo, über Romans Darstellung und so weiter. Und man hat das Match auch gleich als Opener gebracht. Das war ein bisschen, ich war so unglücklich. Also ganz bei Tag 1, da war von Anfang an der Wurm drin. Ich wollte ja eigentlich die Show morgens gucken. Nun bin ich aber nachts um kurz nach 1 wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Und dann dachte ich, meine Fresse. Hab's ein bisschen versucht und ging aber nicht. Dachte, ja, dann kannst du den Schrott jetzt ja auch live gucken. Weil ich dachte, die Show geht um 1 los. Wenn ich um 2 mich ransetze, wird ja nicht viel gelaufen sein. So, und dann habe ich live die Show geguckt. Ab dem Match Drew und Logan Paul gegen Randy und Jelly Roll. Das heißt, ich habe die ersten 4 Matches komplett verpennt, obwohl ich dachte, ich steige mitten in der Show ein. Also irgendwie habe ich zeitmäßig alles durcheinander bekommen beim SummerSlam. Und das heißt, ich habe Roman verpasst. Und weil ich ja so blöd war, mir mal kurz anzugucken, was denn schon vorher war, habe ich gesehen, dass Roman im ersten Match schon gekämpft hat und auch gewonnen hat. Das heißt, ich wusste den Ausgang vorm Gucken des Matches. Schön blöd mal wieder, aber Pech gehabt. So, das heißt, ich bin auch schon mit keinem guten Gefühl an dieses Match rangegangen, weil ich schon wusste, wie es ausgeht. Und trotzdem, trotz dieser ganzen schlechten Vorzeichen, war ich mit diesem Match durchaus zufrieden. Ich war relativ glücklich. Und man kann es, glaube ich, an diesem Einsatz festmachen, den Chris in der Preview gesagt hat. Tag-Team-Matches mit Roman sind meistens stark. Und ich fand, das war hier auch wieder so. Das waren gute 20 Minuten. Das war auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, Groundshaking, das war es ganz sicherlich nicht. Es war auch anstrengend, wieder mit Jey Uso natürlich, ja, der für seinen Entrance sehr lange gebraucht hat. Und als das Match losging, hat er dann auch erstmal weiter gejietet. Also, das war alles so ein bisschen, oh je, das geht mir jetzt zu sehr Feelgood und random und blöd. Zumal ich mit Romans Entrance auch überhaupt nicht mehr klarkomme mit diesem Entrance-Theme und auch mit dem Tribal Chief Finger und so, das fühle ich leider nicht mehr. Ein bisschen ist noch da, ein bisschen, aber irgendwie nicht mehr so richtig. Allerdings, auch da habe ich was Positives empfunden. Also, was Chris und ich im Vorfeld immer so bereden, ist ja immer ganz süß, aber am Ende fühlst du einfach was bei den Matches. Und hier habe ich ein bisschen was gefühlt und ich habe gefühlt, dass ich es gar nicht schlecht finde, dass Roman derzeit in der Card erstmal einsortiert wird. Er ist jetzt hier im Moment als Tribal Chief nicht mehr der wichtigste Faktor. Man hat gerade storyline-mäßig andere Eisen im Feuer, John, Brock, Cody. Und dann musst du Roman irgendwie einsetzen, dass er noch wertvoll bleibt und vor sich hin glüht, ohne zu verbrennen oder kalt zu werden. Und das ist schwer, das ist sau schwer, diesen Grenzweg, diese Gratwanderung hinzubekommen. Und ich weiß immer noch nicht, ob sie es mit Roman schaffen. Seine Promos sind immer noch dazu da, dass das übel nach hinten losgeht. Von seinem Tribal Chief Gimmick hat er, das passt ja auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, auch nicht mehr so viel Feuer, wie es damals mal war, zu Hochzeiten. Und das fand ich auch ganz süß, wie man ihn hier aber inszeniert hat. Er geht jetzt ins zweite Glied. Er hat sogar storyline-mäßig sich geopfert für Jay, wie die Kommentatoren sagten, he took the bullet und so weiter. Und das Match als solches war auch wirklich gut. Für mich Man of the Match, Bron Breakker, der das wirklich gut gemacht hat. Er war eigentlich so der Faktor, der die Pace gesetzt hat, der die Akzente auch gesetzt hat. Und ja, ich fand auch tatsächlich vollkommen in Ordnung, dass Roman und Jay dieses Match gewonnen haben. Also es war so ein Matchausgang, wo ich mit beiden durchaus hätte rechnen können. Aber wenn man jetzt weiß, wie nach eins gelaufen ist, war eigentlich fast klar, dass Roman und Jay dieses Match gewinnen, damit das Rollins-Stable ordentlich geschwächt wird, so nach dem Motto. Und zumal ja auch Bronson den Pin geschluckt hat. Also das Match war für mich, ich gehe mal kurz so durch die Card durch, war für mich Match of the Night. Jetzt bin ich mal auf Chris gespannt. Wow, Match of the Night. Ich muss auch mal kurz schauen und mit Entsetzen stelle ich fest, dass ich wahrscheinlich bei dir bin, aber ich habe mir das jetzt so spontan erst überlegt. Ich hatte auch große Sorge bei diesem Match, vor allem als man nach einer Minute das Jey Uso-Theme wieder aufgedreht hat. Das war für mich, das ist für mich, also ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Also ist für mich irgendwie sofort ein Sternabzug für diese Matchqualität. Also da während des Matches nochmal das Theme einzuläuten, also boah, ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß im Produkt. Ich glaube, es kann sein, dass das irgendwie so saugeil ist in der Arena, aber ich bin so, Leute, lass mal das bitte sein. Wir haben es kapiert, ihr wollt Jey Uso stark pushen. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe gemerkt, wo bei mir der Klickfaktor gekommen ist. Ich habe es richtig gespürt, weil alle wirklich hart gearbeitet haben und es war einfach diese Roman Reigns Tag Team Match Geschichte, wo irgendwo einfach so dieser Moment kommt und dann fühle ich es auch. Und dann nervt mich auch Jey Uso nicht. Und man muss sagen, die Matchqualität, die du jetzt auch entsprechend mit der mit dem Preis ausgezeichnet hast für Match of the Night, ist auch berechtigt, wenn ich jetzt so schnell darüber geblickt habe, weil sie, glaube ich, die perfekte Mischung hatten von Story, Paul Heyman, der draußen sein Ding macht, und auch von Erfahrung und auch jungen Hüpfern. Und mit den jungen Hüpfern ist natürlich Bron Breakker genannt, der ordentlich anzieht, wenn es sein muss, ja. Das, also es war auch ein Fluss drin, ne? Harmonie und Fluss habe ich da von Anfang an auch gefühlt, ja. Es ist halt unglaublich, wie Roman Reigns das auch schafft mit allen möglichen Konstellationen, ob das jetzt mit Jay ist oder Jimmy oder Solo Sikoa. Ich weiß nicht, wen er noch hat als Tag Team. Irgendwie hat er sowas. Und diese Aura von Roman, da ist sie noch übrig geblieben. Tribal Chief ist, glaube ich, auch weg. Ich glaube, er ist jetzt so in seinem Babyface OTC. Moment drin, und für mich ist halt auch das Entrance einfach, es kommt, ich bin kein Musikexperte, ich finde der Drop, der wichtige, der kommt einfach zu spät. Die ersten Takte dauern mir zu lange und keine Ahnung, das erste Theme war einfach genial, aber wir kennen WWE und Themes, da ist im Moment keine schöne Partnerschaft drin, obwohl Becky ist okay bei Becky, aber dazu kommen wir noch. Deswegen bin ich da tatsächlich bei dir. Ich bin überrascht, dass das auch für mich ein Match of the Night ist. Aber es ist tatsächlich so. Und ich bin tatsächlich irgendwo auch gespannt, wie man jetzt damit weitermacht. Weil ich habe ja gesagt, man hat sich ein bisschen in eine Sackgasse gebuckt, was Sieger angeht. Ich bin auch hier, glaube ich, einverstanden, dass Roman und Jay den Sieg mitnehmen. Weil das Stable jetzt natürlich so eine neue Chance bekommt. Darüber reden wir danach. Aber wie man mit Roman Reigns weitermacht, das fand ich auch interessant, die Ansetzung von dir, dass man ihn einreiht. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, es richtig zu machen, aber vielleicht ist das tatsächlich im Moment für ihn die richtige Situation in der Card. Ich kann noch glauben, dass er einfach jetzt verschwindet und irgendwie wieder erst zu Raw zurückkommt, weil ich sehe tatsächlich keine Fehde. Wenn er jetzt auf Seth geht, nee, glaube ich nicht. Da ist ja ein anderer Kollege, der was dagegen hätte. Aber ich sehe irgendwie nichts. Wir haben irgendwie alles mit ihm gemacht. Tribal Chief hätte ich gerne noch gehabt, aber das haben sie ja ziemlich tot skriptet. Und sonst sehe ich nichts. Vielleicht irgendwie ein Tag-Team-Run mit Jay, keine Ahnung. Einfach, dass man ihn in Tag-Team-Matches behält und die Card somit auffüllt. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht an einen Roman, der irgendwie der die ganze Zeit da ist und Matches bestreitet. Irgendwie glaube ich daran nicht. Das hat er sich ziemlich sicher reingeschrieben in den Vertrag. Und deswegen bleibt das für mich offen und bleibe einfach bei dem Match und sage, dass ich hier positiv überrascht wurde und nicht gedacht hätte, dass der Klickmoment kommt. Aber am Ende hat sich's bewährt. Roman Reigns Matches funktionieren. Ja, also es ist faszinierend. Also unsere, ich gehe auch von unseren Ausführungen im Preview-Podcast kein Wort ab, ne? Also da weiche ich auch nicht von zurück. Roman's Booking wird ein Problem, hat Chris ja auch gerade eben nochmal gesagt. Das wird ein Problem werden. In diesem Match war es das nicht, weil da eben auch viel zusammenkam. Und wie Chris schon sagte, das haben wir auch im Vorfeld gesagt, Bronson wird sich einfach freuen, dabei zu sein und wird alles geben. Und Breakker wird auch alles geben. Und Breakker hat alles gegeben in diesem Match. Ja, Sterne, Chris, ich würde 4, 4 1/4 irgendwo so da, 4. Ich bin bei 4. Ja, aber mehr würde ich nicht geben. Nee, ich sag ja, ich struggle so mit dem 1/4, ne? Also eher 4, auch eher 4. So zwischen 4 und 4 1/4, eher 4. Da würde ich das Ganze sehen. Das war wirklich ein schönes, grundsolides Tag-Team. Da waren auch die Spots da, ne? Der Spear von Roman durch die Ringabsperrung und so. Alles sauber, alles gut. Zweites Match des Abends. Women's Tag Team Championship. Also auch das ganze Zwischengedöns und so weiter. Wer da alles an Celebrities da ist, schönen Dank. Da, oh, ich sehe gerade, Fat Joe war auch da mit Lean Back. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Faszinierend. Ja, da gehe ich nicht so drauf ein, sondern in erster Linie auf die Matches. Und da kommen wir jetzt zum zweiten. Lotte und Lexi traten an als Herausforderer gegen den Judgment Day. Roxy und Rhodi nenne ich sie jetzt einfach mal, wo ich hier in der Verniedlichungsform angegangen bin. Also Raquel Rodriguez gegen Roxanne Perez. Und das Ganze ging 13,5 Minuten. Das Ganze ging so solide vor sich hin. Und das war, also da ist auch Ritzen, ist man gerade 2 Tage her, das ist aber nicht viel hängen geblieben tatsächlich. Also, was ich noch weiß bei der Entrance von Roxanne, das Mädel ist made mittlerweile, die ist da, die ist angekommen. Und was ich wirklich, ich fand's echt interessant, die Interaktion zwischen Lotte und Lexi im Hype-Video vor dem Match, bei ihrer Entrance zum Match und beim Verhalten im und nach dem Match. Also wenn die das spielen, dann spielen sie es überragend. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die wissen teilweise gar nicht so richtig, wie sie da miteinander umgehen sollen. Klar, die Spots, ja, da war die Kamera ja auch vollkommen richtig am Ende, als Lotte da ihr hohes Bein ansetzt. Und das sollte so aussehen, als ob es gegen Lexi ist, weil sie sich ja vorher im Match so ein bisschen gekappelt hatte, weil Lexi da aus Versehen Lotte getroffen hat und so weiter. Klar, das ist geskriptet, das ist Standard. Aber ansonsten, wenn Lotte so quasi Lexi so ein bisschen wegschlägt, sodass das sah auch echt schon relativ, also die hat die auch getroffen, glaube ich, so bei der Vorbereitung, bei der Entrance, wo Lexi sich dann so daneben steht und Lotte gibt ihr so einen mit, war aber dann auch gleich irgendwie so als Kumpelinen-Kappelei wirkte das Ganze dann, aber auch Lexi macht da so ein paar Sticheleien, die dann irgendwie legit wirken und dann lachen sie trotzdem. Also wenn das die Story ist, die beiden uns erzählen sollen, dann machen sie es überragend gut. Wenn sie da improvisieren dürfen, dann machen sie es auch überragend gut. Und wenn sie nicht ganz sicher sein, was sie machen sollen, dann sind sie da irgendwie am Struggeln und improvisieren durch die Gegend und keiner weiß genau, was das überhaupt genau läuft, wann es Spaß und wann es ernst ist. Irgendwie finde ich es bis jetzt mit Lotte und Lexi aber echt nicht schlecht. Also irgendwas passiert da zwischen den beiden. Irgendwas knistert da. Das muss nicht gut sein. Es kann gut sein. Das kann freundschaftlich sein. Das kann Hass sein. Das kann gut gespielt sein. Oder das kann real life sein. Ich kann das noch nicht greifen. Die Matchgeschichte war klar, war Standard. Die beiden, da haben wir schon seit ein paar Wochen drüber gesprochen, die sich eigentlich nicht so richtig finden wollten, aber nur gefunden haben. Und jetzt, Lotte steht auch drüber, dass Lexi sie im Match getroffen hat. Deswegen konnte sie auch dann den Finisher, den Sister Abigail gegen Roxanne von Lexi sozusagen absichern. Und die Tag-Team-Titel sind jetzt bei Lexi und Lotte, finde ich in Ordnung. Match war okay, war kein Stinker, war aber auch kein Knaller. Ich war sowieso die ganze Zeit nur bei der Interaktion zwischen Lotte und Lexi irgendwie dabei. Und frag mal, Chris, wie du die wahrgenommen hast. Vielleicht sehe ich da auch zu viel drin oder so, aber irgendwie kriege ich es überhaupt nicht gegriffen mit dem. Ich glaube, es ist irgendwie so ein Zwischending. Ich glaube, sie haben das, wird von ihnen, glaube ich, verlangt. Aber sie versuchen auch selbst, glaube ich, ein paar Sachen reinzukriegen. Für mich ist es noch nicht so feingeschliffen, weil hin und wieder wirkt so, als würden sie sich nicht einig sein, was man jetzt machen soll. Aber es sorgt dafür, dass man so unterhalten wird. Ich finde das ja ganz, ganz witzig. Für mich ist Charlotte auch irgendwie in dieser Roman Reigns-Position. Sie reiht sich gerade ein, wird eingereiht und ich denke, das ist ein guter Spot. Anders als bei Roman kann sie aber hier, glaube ich, problemlos auch verweilen. Roman muss für mich in eine Pause. Schon wieder. Aber bei Charlotte ist einfach, glaube ich, tatsächlich jetzt der Moment, wo auch die Fans so begreifen, ja okay, sie ist eigentlich ganz gut und jetzt wird sie auch nicht mehr uns vor die Nase geworfen mit sämtlichen Titeln. Eigentlich finden wir sie ganz lässig und ich glaube, da kann man wenig falsch machen. Ähnlich wie bei Alexa. Für mich durchgespielt, aber so kannst du sie gern einsetzen. Mit diesen Facial-Sachen und den Gesten, ich glaube, das war ja immer schon ihre Stärke, also macht man das tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich war tatsächlich irgendwie enttäuscht, dass Judgment Day Damen das Match verloren haben. Macht jetzt keinen so großen Unterschied, aber ich denke, ja, diese Titel sind irgendwie so bei einem Stable beim Judgment Day besser aufgehoben. Ja. Aber gut, Charlotte muss irgendwie Titel haben, glaube ich. Das ist von Ric Flair, glaube ich, verlangt. Deswegen zum Match kann ich auch nicht viel sagen, weil wir befinden uns echt in dieser Ära, wo diese Matches, wir haben das Match bei Raw gesehen, bei SmackDown, bei NXT, bei TNA. Wir werden es nächste Woche bei Raw, bei SmackDown, bei NXT, bei TNA sehen. Und bei AEW sehen wir es auch, wahrscheinlich in einer anderen Konstellation. Aber das ist halt die Art von Ära. Es sind einfach alles gute Matches, ja. Also weiß ich gar nicht, wie ich das sternemäßig bewerten kann. Es war gut, aber nichts, was ich nicht schon 1 Million Mal gesehen habe tatsächlich. Also sie machen das solide, sie machen das gut, haben eine gute Chemie. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier, glaube ich, auf die Chemie zwischen Alexa und Charlotte eingehen. Und für mich noch nicht der ärgste Feinschliff, sie suchen sich, aber ich glaube, dass das auch der Unterhaltungsfaktor dieses Tag-Teams sein könnte. Glaube ich auch. Und dass jetzt die beiden den Titel gewonnen haben, kann ich auch nachvollziehen, weil du musst ja irgendwie den Split jetzt dann schon mal, sag mal, programmieren. Und ich denke dann, dass das irgendwann auch der Judgment, der sich die Titel vielleicht zurückholt, denn da bin ich auch vollkommen bei dir, da sind die Titel gut aufgehoben. Auch wenn Liv irgendwann wieder zurückkommt, das wird ja leider noch ein bisschen dauern, aber spätestens da müssen dann die Titel irgendwie wieder ins Spiel, würde ich sagen, weil dann hast du deine Storyline nicht nur um irgendwelches Gebitsche, sondern auch um Titel. Und die Titel müssen dann ja von Lotte und Lexi auch wieder weg, damit sie da eine Singles-Fehde machen können, was auch jetzt nicht so der Knaller werden wird. Aber schauen, vielleicht wird's das ja doch. Sternemäßig, was ich, roundabout 3. Also das da irgendwie so. Und das ist jetzt auch in Ordnung, aber ist eben auch nicht doll. Ne? Also für ein SummerSlam kann man erwarten, dass es vielleicht ein bisschen stärker ist. Allerdings WWE bookt ja so Entertainment-Cards. Und da ist man auf die Main-Events fokussiert und beim Rest macht man so ein bisschen Storytelling. Ja, das Thema ist, dieses Match siehst du auch halt beim Saturday Night's Main-Event. Ja, das eben. Das ist halt genau. Das. Also müsste man es eigentlich anders sternemäßig bewerten, weil SummerSlam ist. Aber ja, es wäre auch unfair den Damen gegenüber. Ja, ich weiß auch nicht, was Dave hier gibt. Also zwischen 2,5 und 3,5 halte ich da alles für möglich. 2,5, 3, 3, ein Viertel, so. Guck mal. Ja, genau, irgendwo so da. Drittes Match. Also über Pizza-Segmente von Nikki Bella reden wir jetzt nicht. Drittes Match. Sami Zayn gegen Karrion Kross. Ja. Also. Wir waren uns da im Vorfeld nicht so ganz sicher. Und ich habe gesagt, also wenn das jetzt storyline-mäßig irgendeine gewisse Relevanz haben soll, dann muss Karrion Kross das Ganze gewinnen. Karrion Kross hat das Ganze nicht gewonnen. Er hat nach 8 Minuten. 8 Minuten. Ein nicht so dolles Match verloren nach dem Helluva-Kick. Sami Zayn hier als Standard-Work-Babyface inszeniert, das nicht darauf reingefallen ist, dass Scarlett ihm, ja, was hat sie ihm gegeben? Irgendein Stick, irgendein Stock, irgendwas, womit dass Sammy in die Hand nehmen sollte, damit er damit Karrion außer Gefecht setzen könnte, damit der Ref das vielleicht sieht oder es eine DQ gibt, keine Ahnung. Vorher hatte sie denselben Gegenstand schon ihrem Ehemann oder Freund, ihrem Lebenspartner, Karrion gegeben, der konnte ihn nicht gewinnbringend einsetzen und danach wollte Scarlett das Ganze dann Sammy geben, der hat sich aber geweigert und dann Hinterrücksangriff von Karrion kontern können. Danach im Helluva-Kick das Ganze relativ schnell beendet. Der Suplex in die Ringecke sah auch nicht so glücklich aus, der dem Helluva-Kick voranging. Und dann war es vorbei. Interessant, was nach dem Match war. Sami Zayn sagte, das war's jetzt, wir sind fertig, es ist vorbei. Und Karrion als geschlagener Held sozusagen in der Mitte liegend hat ein Kopfnicken angedeutet und damit wohl eingesehen, das war's. Ich habe jetzt nicht gehört, dass gesagt wurde, Sammy was right. Der Satz kommt vielleicht noch in der Weekly. Morgen ist ja Raw, besser gesagt heute. Ja, Chris, also der gute Kill Cobain, unser Marco, der hat den Live-Bericht geschrieben, er war not amused. Bist du's denn bei diesem Match? Ich bin's nicht. Nee, also unsere Ungerahmtheiten, die kommen noch. Hier sind wir uns einig. Irgendwie enttäuschend tatsächlich. Ich habe mir etwas mehr erwartet von diesem Match. Ich glaube nicht, dass sie die Qualität sogar von dem Saudi-Arabien-Event, ich vergesse immer, wie es Night of Champions, dass sie das irgendwie übertreffen konnten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die spannende Situation ist hier die Vertragssituation von Karrion Kross und Scarlett. Die haben ja offenbar jetzt keinen neuen Vertrag bekommen oder unterschrieben und haben hier vielleicht einfach so auch ein Abschiedsmatch bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Vertrag noch geht. Ich denke mal, sie werden heute bei Raw diese Stipulation erfüllen. Ich glaube, Triple H, wenn so sehr er Cenas Run kaputt geschossen hat, ich denke, bei darin bleibt er sich treu in diesen Situationen, auch wenn es irgendwie egal ist. Auf jeden Fall, Sami Zayn, du hast angesprochen, er ist jetzt wieder da, wo ich ihn überhaupt nicht aufstehen kann. Also hier bin ich so, okay, ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr in den Shows. Und dann wird er sicherlich mal in einem Monat wieder eine Promo geben, wo ich mir denke, damn, Mann, der ist echt verdammt gut. Ja, er hat seinen Sieg in dieser Fehde. Vielleicht geht er auf die World Championship, denn die Kommentatoren haben das auch erwähnt dann. Ich glaube, davor oder danach. Es gibt noch ein Ding, was er nicht gemacht hat, die World Championship. Also da ist man noch immer so, hat man einen Druck drauf, beziehungsweise das Rampenlicht. Mal schauen, ob das einfach leeres Gerede ist. Für Karrion, ja, ich bin froh, dass, ja, er ist halt so in dieser R-Truth-Situation, wo die Fans ihn, glaube ich, auf die Card gebracht haben. Und Triple H hat jetzt das Recht, uns allen auf den Kopf zu klopfen und sagen, sit down, little faggot. Ich hab's dir ja gesagt, warum er nicht gut genug ist. Ja. Ich denke, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Sternemäßig, boah, mir tut es halt irgendwie leid, aber ich weiß nicht, kann man da überhaupt 2 Sterne geben? Keine Ahnung. Ja, die würde ich schon geben, ja. Aber gut, 8 Minuten clean verloren. Der Swerve-Versuch, Scarlett macht das ja eh gut. Ja. Ja, 2. Mach mal 2. Ja, Dave gibt wieder 3,5 bestimmt. Ja. Der ist doch ja tiefenentspannt, weiß ich, was mit dem guten Onkel Dave los ist. Ja, das war nix, ja. Und ich mach weiter, Chris. Auch das nächste war für mich nix. Ja, also WWE Women's Championship, Tiffany Stratton gegen Jade Cargill. Jade, so, sag ich mal, höflich aufgenommen, aber die Fans wussten auch nicht so richtig, was mit ihr anzufangen. Da kann sie noch so in Jamaika-Outfit auflaufen. Hat vielleicht auch ein bisschen was von ihrem Coolness-Faktor gekostet. Sah irgendwie ein bisschen, hätte man eher Naomi so zugetraut, solche Geschichten. Aber egal, sie kam jetzt so in diesem Jamaika-Outfit rein, um da auch ihre Origin so ein bisschen anzuspielen. Ist ja auch alles gut. Aber sah ein bisschen komisch aus bei ihr. Aber bei ihr sieht ja eigentlich alles gut aus so. Dann Tiffany, unglaublich over. Also der Pop war, also ich war wirklich, also hat mich tierisch gefreut für sie, dass sie bei diesem doch eher verhunzten Run bei den Fans immer noch so hoch im Kurs steht. Ist ihr sehr, sehr zu gönnen, wirklich. Also freut mich total. Und das Match, Leute, wir haben hier ein Championship-Match. Es ging keine 7 Minuten. Und das war einstudiert, das war auch teilweise okay, aber hier hat man, finde ich, gesehen, dass Tiffany die Sache echt zusammengehalten hat. Das, was es zusammenzuhalten gab, hat Tiffany zusammengehalten. Und wenn du dann trotzdem mit Jade ein Championship-Match machst beim SummerSlam, ihr den Titel nicht gibst und das Match auf unter 7 Minuten ansetzt, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat, was ihre wrestlerischen Skills angeht. Ich war gespannt, ich wollte gucken, was hier so passieren wird. Und ich habe jetzt geguckt und für mich ist klar, dass Jade entweder wieder auf die Koppel muss für ein paar Monate und trainieren muss und Ringgras essen muss oder ob es das jetzt gewesen ist. Weil das war, finde ich, in jeder Hinsicht eine Offenbarung. Es war auch jetzt keine Vollkatastrophe, fand ich. Das kann man wirklich auch nicht sagen. Aber wenn das die Trial by Fire war, dann war es das nicht. Also für mich, das Einzige, was gut war, es war kurz und man konnte es auch ganz gut weggucken, weil es eben auch schnell vorbei war. Aber das dürfte kein Championship-Match eigentlich sein. Also Chris, von mir auch, das war nicht so doll. Ich glaube irgendwie trotzdem, es war eines der besseren Jade Cargill-Matches tatsächlich. Es liegt aber tatsächlich auch an der Zeit und an Tiffany Stratton. Weil es war relativ flott und man konnte es zu Ende schauen. Wo ich dir halt recht gebe, ist das Thema, es ist hier eigentlich der wichtigste Frauengürtel der Company. Ja, also World Championship ist für mich eigentlich in beiden Ross dann so der weniger wichtige. Das hier ist quasi das Äquivalent zur Undisputed Championship. Und das fühlt man nicht. Das ist das größte Problem, was ich habe. Die Feuerprobe für Kagel, ja, boah. Ich denke mal, es reicht am Ende nicht. Ist mir jetzt auch bewusst geworden. Ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben und ich glaube, hier sind wir uns auch einig mit der WWE. Ein cleaner Loss nach 7 Minuten, das ist schon mal so, okay, facing reality. Ich habe keine Ahnung, wie du jetzt mit beiden weitermachst, weil so sehr der Pop da war, das ist eigentlich in meisten Fällen bei der WWE eigentlich ein Titelwechsel, weil so der die Geschichte so auserzählt ist. Ja. Gut, das Gute ist, du hast halt Top-Talente, sehr viel Talente, ein großes Roster, wo Tiffany sich weiter messen kann. Und eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, kannst das ja natürlich ziehen. Die Wichtigkeit des Gürtels wird dadurch aber irgendwie trotzdem nicht sehr gestärkt. Da ist so, langt im Moment nicht. Und für Cargill, ja, ab ins Performance Center, aber ich glaube irgendwie, dass das auch nichts mehr wird, weil man hat jetzt schon viel probiert, aber der Funke ist bei den Fans ja auch nicht drüber gegangen. Deswegen ist sie wahrscheinlich für mich eher so, vielleicht ein bisschen besser gebuckt als Omos. Sie bleibt vielleicht eine Attraktion einfach, weil sie sieht irre aus. Ich finde eine unglaubliche Ausstrahlung noch immer, Charisma. Und als sie hat ja bei SmackDown diesen Gürtel kurz gehalten, der stand ja auch sehr gut. Aber vielleicht belassen wir es so bei United States Championship-Geschichten und einfach so, ähnlich wie wir schon bei Charlotte und Roman gesagt haben, man kann sie einreihen. Vielleicht nicht bei jedem Pay-Per-View, aber als Attraktion, glaube ich, wird sie definitiv ein guter Soldat sein für WWE. Aber das hier war ziemlich eindeutig. Ich glaube schon, dass man auch nur wegen ihr es auf 7 Minuten gebuckt hat und nicht aufgrund von Zeitproblemen. Gehe ich mal davon aus, wer weiß, vielleicht hat irgendjemand überzogen oder sie haben gewusst, dass Punk und Gunther eine Stunde wrestlen, gefühlt, und deswegen wurde ihnen was gestohlen, weiß ich nicht. Möchte das jetzt auch nicht irgendwie alles auf Cardill schieben, und ich bleibe auch dabei. Für mich ist wahrscheinlich sogar ihr bestes Match in diesem Jahr und vielleicht eines ihrer besten in der WWE. Aber es wird nicht reichen, befürchte ich. Und das ist irgendwie schade, weil ich habe echt hier sehr, sehr viel Potenzial gesehen und wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Aber gut, mal schauen. Vielleicht kommt bei ihr auch irgendwann der Klickfaktor. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist, ob man das noch ausmerzen kann. Aber Respekt an Tiffany. Ich glaube, sie hat hier gezeigt, dass sie wirklich Matches zusammenhält, wenn sie zusammengehalten werden müssen. Jade ist 33. Ah, gut. Und das ist dann noch im Rahmen. Ich glaube, die hat auch ein Kind. Also Jade ist, glaube ich, Mutter. Ja. Und schon ja, bemerkenswert. Ich bin übrigens bei dir, dass das eines der besten Matches von Jade war. Und das sagt auch wieder alles. Ja. Also wenn das eines der besten Matches von Jade war und es ging 7 Minuten, dann guten Appetit. Also das ist schwierig. Du hast auch gesagt, sie wird so ein bisschen eingereiht. Das ist ein Problem. Jade darfst du eigentlich nicht einreihen, wenn sie ein Phänomen, eine Attraktion bleiben soll. Aber ich finde die Idee sehr gut, die du gebracht hast mit US-Gürtel. Lass sie auf dem Level mal tüdeln. Ne? Das steht ihr, das macht sie gut. Für ganz oben reicht es einfach wrestlerisch auch nicht. Und ich hoffe mal, dass Tiffy jetzt so Workerin kriegt wie Roxanne Perez oder Lyra Valkyria. Da reden wir nachher noch drüber, über Lyra. Die wäre in solchen Matches mal sehr, sehr gut aufgehoben. Gibt's dann auch genug andere NXT-Mädels, die jetzt mal gegen Tiffany ran können, wo es richtig im Gebälk krachen könnte. Sei ihr jetzt mal zu wünschen. So. 5. Match. Und da sage ich einen Satz vorab, der, finde ich, auch dieses Match auf den Punkt bringt und der bemerkenswert ist, glaube ich. Für mich mit Abstand Star des kommenden Matches war Logan Paul. Mit Abstand hat Logan Paul dieses Match geprägt und gerettet, was zu retten war. Alle anderen, Drew McIntyre, grundsolide, Gott sei Dank hat das noch geschafft, dass er beim SummerSlam antreten konnte. Randy Orton hat Gott tat mir der Leid. Und zwar jede Sekunde. Und genauso habe ich gedacht, ja, Randy, da musst du jetzt durch. Also du bist ja Profi. Das ist jetzt deine Aufgabe, ein B-Promi aus Amerika. Ja, A, B, C, irgendwo so, irgendwo zwischen B und A, eher doch B, aus Amerika jetzt durchs Match zu bringen. Der Fanboy, der auch mal bei WWE mitspielen wollte, und aus Marketinggründen hat man bei WWE gesagt, Mai, packen wir es doch auf den SummerSlam. Und wo wir gerade dabei sind, als Co-Main-Event von Tag 1. Jelly Roll war unglaublich engagiert. Ich würde sagen, überambitioniert. Und das wirkte teilweise naiv. Teilweise hast du auch bei den Moves gesehen, wo der gerade steht bei der wrestlerischen Entwicklung. Bei den Spots fand ich richtig gut. Man hat richtig gesehen, wie er sich in Position gelegt hat. Man hat gesehen, das ist so das Erste, was du beim Wrestling beigebracht kriegst. Wenn du auf den Boden liegst und einen Spot nimmst, immer die Arme anwinkeln, über den Bauch verschränken, damit da irgendwie der Typ gut landet und du dich auch nicht verletzt. Also ich weiß beim Wrestling nicht viel, aber das kriegst du in jeder Wrestling-Schule relativ schnell beigebracht. Und das hat man bei ihm gesehen. Er hat sich schon lange bevor Logan bei seinem Spot durch den Tisch, der übrigens überragend war, getimed und alles inszeniert, hat er sich schon entsprechend so hingelegt und dass er die Arme so positioniert. Das machen natürlich erfahrene Hasen, machen das ganz anders, so dass du es nicht so eindeutig siehst. Das heißt, das will ich auch gar nicht jetzt negativ darstellen, aber Jelly Roll ist ein Fanboy. Er hat ja auch diese Nacht verglichen, so eigentlich genauso auf dem Level wie seine Hochzeit. Ja, super. Aber seine Frau haben wir ja auch mehrfach gesehen, also hat sich dann auch wieder ausgegangen, dass das alles passt. Und das war engagiert. Er hat ja auch extrem viel abgenommen. Er hat ja hart trainiert und wollte das. Und da will ich auch nichts von wegnehmen, von diesem Engagement. Aber ich finde solche Celebrity-Matches immer schwierig. Ich finde sie beim SummerSlam ganz besonders schwierig. Und zu sagen, ja, Jelly Roll war ja auch engagiert, sorry. Also, da kann ich auch sagen, ich bin auch sehr bemüht. Bitte, ich will auch mal mit Randy Orton ein Tag-Team-Match machen. Aber das ist doch nicht berühmt. Ach so, ja, schade. Aber ich bin doch auch engagiert. Ja, ist bei dir aber egal. Ach so, ja, dann tschüss. Bei Jelly Roll ist es toll, dass er engagiert. Ja, ist es ja auch. Will ich ja auch gar nicht jetzt irgendwie negativ darstellen. Aber du hast es gesehen. Du hast es jede Sekunde gesehen. Dann war die Inszenierung von Jelly Roll auch zum Brechen, muss ich tatsächlich sagen. Wie er dann da Backstage getragen werden sollte, weil er so fertig war. Und dann sagte er, nein, ich kann zwar nicht stehen, aber ich werde weitermachen. Und dann lässt er sich eintacken, obwohl er kaum stehen kann. Und Randy dann diesen Hot-Tag da versucht zu inszenieren. Total bescheuert. Hat auch nicht geklappt, war auch ziemlich schnell danach vorbei. Und ich habe nur gedacht, Gott sei Dank haben die Heels das Ding gewonnen. Und Gott sei Dank hat Jelly Roll den Pin gefressen. Klar, da wird jetzt noch bei den Weekdays was kommen. Jelly Roll wird da irgendwie seine Revenge-Döns-Sache kriegen. Und dann war's das. Aber auch hier, Chris, 17 Minuten. Also Orton musste böse Miene zum erbärmlichen Spiel machen. Logan Paul war der absolute Star. McIntyre hat mitgespielt und Jelly Roll war definitiv nicht bereit für dieses Match. 17 Minuten und ich bleib dabei. Chris, das war schon wieder nichts. Ich habe hier einiges gelernt, muss ich sagen. Ich habe gelernt, dass ich echt nicht, ich unterschätze, wie groß bei den Fans so Promi-Auftritte sind. Denn dieses Match, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Match war für mich mit Abstand das, was am meisten over war bei dieser Show. Die Fans. Echt? Ja, finde ich. Krass, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also die waren komplett in diesem Match drin, waren super laut und investiert. Und das hat mich sehr überrascht. Ich glaube, es gab nur einen Spot, der lauter war. Dazu kommen wir noch. Und das hat irgendwie für mich ein bisschen geholfen, das Match durchzustehen. Was mir auch geholfen hat, ist, glaube ich, das, was du jetzt bei der Preview gesagt hast. Einfach mal schauen, was man jetzt macht mit ihm. Und ich habe etwas gelernt. Es kann sich bei mir die Meinung zu Superstars sehr schnell ändern. Logan Paul war für mich hier, oh Mann, der war so gut. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ich glaube auch schon, wenn er jetzt, keine Ahnung, bei der nächsten Ausgabe eine Fehde mit, keine Ahnung, wen auch immer hat, bin ich wahrscheinlich wieder so, oh, kein Bock. Aber hier hat das echt fantastisch funktioniert. Also ich glaube, ich sag dir auch warum. Weil die Gesamtumstände so waren, dass du mit deinem Standard 0815 Heal-Ding hier einfach scheinen musstest. Das ging gar nicht anders. Randy konnte es nicht. Der musste dieses erbärmliche, ich helfe meinem Freund und so spielen, was ihm gar nicht spielt. Joe war froh, dass er gerade aus England überhaupt noch reinkommen durfte. Ja, der hat irgendwas gemacht. Und Jelly Roll musste irgendwie passen, dass er seine Moves irgendwie drauf hatte. Und ansonsten sich gefreut, dass er irgendwie da mitwirken durfte. Und in so einer vertrackten Situation, ich habe es schon befürchtet irgendwie, als ich das Match gesehen habe, da ist dann tatsächlich Logan Paul absolutes Gold. Und du hast es sehr schön eben gesagt, gib Logan Paul eine Standardfehde. Er wird mich sofort wieder langweilen, glaube ich. Und da war er aber hier wirklich, finde ich cool, dass wir das auch gleich interpretieren, er war hier mit Abstand Man of the Match, ja. Oh ja, also du hast recht, doch Drew, ich glaube, Drew ist jemand, der wird sich gedacht haben, meine Güte, ich reiß mir hier den Arsch auf und dann bin ich in einem Match mit Jelly Roll. Ich habe auch irgendwie, ich bin fest davon ausgegangen, dass Drew McIntyre den Pin einstecken muss. Ich bin super froh, dass für mich ein super positiver Aspekt, dass die Heels gewonnen haben, weil ich bin schon irgendwo... Ich weiß, dass ich bin hier falsch bei WWE, aber ich bin schon so, ja, bleib mal ein bisschen real. Das ist ein Typ, der sein erstes Match hat. Ein Kopfstoß von Drew McIntyre muss ihn eigentlich töten. Ja, aber okay, es ist WWE, es ist Sports Entertainment. Ich muss mich eh zusammenreißen. Aber wo ich mich nicht zusammenreißen kann, ist in Orten, der einen Jelly Roll einwechselt. Das ist total bescheuert. Das geht nicht. Also, ich weiß, du brauchst diesen Hot Tag am Ende auch und du willst Orton wohl nicht pinnen lassen. Okay. Aber, boah, ein Hottag von Orton, der hat das ist eine absolute Kacksituation für ihn. Wird ihm aber, glaube ich, ziemlich egal sein. Ich habe so das Gefühl, auch er hatte hier super viel Spaß. Aber, boah, ich habe es eh schon gesagt, wir verschwenden hier wertvolle Orton-Zeit. Ich brauche ihn als Super-Heel, vielleicht gegen Cody jetzt, ja. Kaum habe ich es gesagt, habe ich schon keine Lust drauf. Aber irgendwie, die Fans haben mir geholfen. Es war irgendwie Entertainment. Dieser Tablespot war absurd cool. Der hat echt gut funktioniert. Klar, Jelly Roll hat seinen Körper schon eine Minute vorher angespannt. Eh wichtig. Man, sonst so, Leute wie Jelly Roll, normal los, die sterben sonst. Deswegen alles okay. Da sehe ich drüber hinweg. Der Spot war insane. Also wie der Tisch implodiert ist. Kein anderer Tischmoment bei diesem Pay-Per-View hat mir besser gefallen tatsächlich. Auch Tag 2. Deswegen irgendwo, ja, der Unterhaltungsfaktor hier war trotzdem für mich da. Das Match war okay. Keine Ahnung, mir hat Logan Paul hier gut geholfen. Und Jelly Roll, der halt ja einfach da ist und die Leute prallen an ihm ab, fand ich süß. Deswegen, I'll take it, ja. Muss nicht sein, wir werden es oft genug noch kriegen, befürchte ich. Aber ja, es ist einfach eine komische Zeit mit WWE und TKO und den Promis. Da müssen wir auch durch, ähnlich mit dem Cody-Titel run. Und ja, ich das Einzige, was ich mitnehme, ist armer Orton, armer McIntyre, aber am Ende bin ich sehr, sehr froh, dass die Heels hier gewonnen haben. Das war echt ein sehr positiver Aspekt vom Match. Und irgendwie haben mir die Fans hier geholfen, durchzukommen. Deswegen bin ich, glaube ich, sternemäßig hier sogar höher als du. Ich glaube, ich würde da sogar die Dave Meltzer 3¼ Sterne, die er sonst Cross und Sammy geben würde, würde ich hier reintun. Also eigentlich sehr, sehr hoch bewertet für ein Match, wo Orton eine Situation hat, die unerträglich ist und Jelly Roll da ist, der sein erstes Match hatte. Also durchaus positiv. Ich hatte gerade kurz einen Aussetzer. Was hast du für Sterne gegeben? Wie viel? 3¼. Oh, nee, da bin ich beileibe nicht. Also 2¼ gebe ich. Aber wir müssen ja auch mal auseinanderliegen. Das ist ja auch wichtig bei diesem Match. Das war für mich nicht viel. Also ohne Logan wäre es ganz fürchterlich geworden. Und 2¼ bin ich hier. Mal gucken, was Dave gibt. 5 oder so. So, dann kommen wir zum Main Event. Und da bin ich sehr gespannt, wie du ihn wahrgenommen hast. CM Punk fordert Gunther heraus und das Match geht um die WWE World Heavyweight Championship. Wir waren im Vorfeld nicht so happy mit der Fehde und ich bin auch nicht so happy mit dem Match. ich habe das Gefühl, ich habe es ja leider live geguckt. Ich habe das Gefühl, also das ist jetzt kein Gefühl, das ist eine Gewissheit. Ich war nie drin in diesen 23 Minuten, fast 24. Und ich habe das Gefühl, die Fans auch nicht. Vielleicht täuscht das, aber gut, das ist MetLife Stadium, da war ich ja auch. Ich bin überrascht, dass diesmal die Zuschauerzahl mal gerade mit 52.000, 53.000 angegeben wurde. Als ich damals da war, wurden irgendwie 72.000 angegeben. Und es wirkte jetzt nicht so, dass sie die Stage viel weiter nach vorne gepackt hätten. Also muss ich mal überlegen, ob das damals eine Täuschung war. Keine Ahnung. Aber in diesem Stadium verflüchtet sich viel von den Pops. Allerdings habe ich den Pop von Lesnar gehört und den von den für Rollins. Also man hört da schon was, wenn da was los ist. Ich habe hier wenig gehört. Entschuldigung. Das Match, das war als solches gar nicht mal schlecht bestimmt. Es war sogar bestimmt gut, könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin nicht reingekommen. Es war genau das, was ich erwartet habe. Es ist so ein Gunther-Match gewesen, also sehr stiff. Punk geht da mit und spielt die Opferrolle. Also er steckt ein, der Held, der nicht kaputt zu kriegen ist, so nach dem Motto. Um am Ende dann zurückzukommen und nach zwei Go-to-Sleeps sich durchzusetzen. Das war gut inszeniert, es war auch intensiv, war auch gut geworkt, aber es war eben langsam. Es ist dieses Gunther-Match gewesen, Punk hat mitgemacht, hat auch wirklich viel genommen und hat auch viel gegeben, finde ich. Aber ich weiß nicht, ich war nicht so richtig drin. Ich hab's, wie Chris sagen würde, ich hab's nicht gefühlt. Deswegen frage ich mal, Chris, wie hast du's denn gefühlt? Also ich glaube, unsere Unstimmigkeiten kommen erst nach dem Match, weil ich hier Ähnliches empfunden habe. Gleichwohl, ich glaube, es ist ein Oldschool-Match, das sehr gut bewertet wird von Meltzer und ich glaube auch von die Mehrheit wird das auch wirklich hoch bewerten. Also 4 sehe ich da auch bei Meltzer, ja. Safe. Oh ja, es war nämlich einfach ein Oldschool aufgebautes Match. Es war sehr stiff, es war hart. Punk wurde richtig verprügelt von Gunther, also das, was ich fordere. Es ist halt sehr langsam gewesen. Und ich glaube, das Thema haben wir schon ein bisschen gehabt vorhin. Die Ära, in der wir leben, ist halt sehr, sehr schnell. Nicht nur im Wrestling, sondern generell in allem. Es muss ein bisschen schnell gehen. Deswegen ist das ein bisschen den Wrestlern gegenüber unfair. Man, weiß nicht, packt dieses Match so 15 Jahre vorher auf den SummerSlam. Ich glaube, wir sprechen jahrelang später noch drüber. Deswegen, ich glaube, Matchqualität wird, die ist gut. Es ist einfach etwas, es war eine halbe Stunde, glaube ich sogar. Es ist irgendwie, wenn Punk mit einem Job niedergebrettert wurde, waren halt so anderthalb Minuten nichts. Ja. Und die Fans hat man auch so gefühlt, die haben gesagt, sie waren so happy, dass das der Main Event ist. Und ich glaube, jeder hat irgendwie gehofft, dass Punk gewinnt. Und das hat man so abgewartet. Und dann hat man hin und wieder mal ein Raunen gehört, weil die Jobs waren wirklich knallhart. Also beide haben sich nichts geschenkt. Also das Ruffe, das gefällt mir eh. Also das bewerte ich auch rein. Ich fand es auch gut, wie man es gelöst hat. Also ich glaube, Gunther geht in eine Pause und man schützt ihn in der Hinsicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Er war sich zu sicher und dann ist er mit dem Gesicht vorwärts auf den Tisch geknallt und hat dann gebladet. Und das hat ihn offenbar dann irritiert und hatte große Schmerzen und dann konnte das Punk für sich ausnutzen. Ich finde das nicht so schlecht gelöst, aber es hält halt dieser Tap-Out noch zu lange mit. Die Fans haben es noch immer nicht vergessen. Ja, und deswegen bei mir auch. Ja, deswegen, es hat echt hart. Das ist eine Riesennarbe bei Gunther. Ich glaube, dass eine Pause jetzt auch sehr, sehr richtig ist. Also er muss da jetzt raus und weg und dann einfach frisch nochmal von neu sich aufbauen. Aber ich fand es nicht schlecht gelöst. Also ich bin generell ein Freund davon, wenn Blut interessant und nicht so häufig eingesetzt wird. Ich glaube, hier war es ein ganz guter Moment, das einzusetzen. Und deswegen, ich glaube, es wird jetzt sicherlich 4 Sterne geben von Dave. Von mir sind es so 3,5, weil es wirklich, ich glaube, die Hälfte des Matches ist echt nichts passiert. Ja. Aber es ist die Ära, glaube ich. Ich glaube, 10, 15, 20 Jahre vorher ist das Match ein absolutes 5-Sterne-Match. Da bin ich mir absolut sicher sogar. Weil einfach, es war sauber, es war stiff, es war hart. Es ist ein typisches Oldschool-Championship-Match, würde ich sagen. Es hat einfach nur noch ein bisschen so Technik gefehlt, die zum Beispiel ein Bret Hart mitgenommen hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das ein sehr gut gewirktes Match war. Aber ja, es ist halt schwierig, vor allem nach 3,5 Stunden Show. Das ist so, glaube ich, der Aspekt, der im Moment das größte Problem ist für solche Matches, sagen wir es mal so. Ja, aber da bin ich komplett bei dir. Es kommt ja alle Jubeljahre vor, dass ich mal was live gucke. Und jetzt habe ich es live geguckt. Ich war echt müde. Und dann, oh nee, jetzt tut was, damit ich wach bleibe. Und dann liegen die da wieder rum. Und du hast auch einen wichtigen Faktor reingebracht. Also ich vergleiche das Ganze jetzt mal so, sagen wir mal, 30 Jahre in die Vergangenheit, wo Bret Hart unterwegs war. Und der hätte technisch doch deutlich mehr reingebracht in solche Matches, ne? Und deswegen bin ich hier auch nur bei 3,5 Sternen und ich hätte es auch vor 20, 30 Jahren hätte ich hier, glaube ich, auch keine gegeben, weil mir das technisch zu, also es war stiff, aber zu langsam, aber technisch hätte man noch ein bisschen mehr reinkrümeln können und deswegen, weil das nicht da war, bin ich auch nur bei 3,5. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, weil Chris hat gesagt, die Unstimmigkeiten zwischen uns kommen vielleicht nach dem Match. Jetzt bin ich neugierig, denn nach dem Match kam die Musik von Rollins und auch ein sehr großer Pop kam. Rollins kam mit Heyman und ging auf Krücken mit Bandage. Ich dachte mir, alles klar, diese Nacht war der letzte Husten. Deswegen, also aus meiner Sicht, ich fand es jetzt persönlich nicht so toll, deswegen machen wir jetzt einen Cliffhanger, um irgendwie jetzt Punk zu zeigen, Achtung, Rollins kommt und er wird da sein. Hab ihn bitte im Blick. So, in dem Moment, als Rollins sich umdrehte und mit den Krücken wegging und stehen blieb, wusste ich, was passiert. War natürlich blöd, man hätte es auch schon vorher wissen müssen, als seine Schützlinge verloren hatten im Opener. Da hätte man auch schon ein bisschen was erwägen können, wie gesagt. Aber er blieb stehen und ich dachte, na, jetzt schmeißt er die Krücken weg. Er schmiss die Krücken weg, hat seine Bandage auch weggemacht, ist in den Ring gegangen und immer in solchen Momenten geht es sehr schnell mit dem Cash-In. Das hat diesmal nicht lange gedauert. Einmal Punk einen mitgegeben, dann wurde eingecashed, dann kam der Stomp und Rollins hat erfolgreich den Titel von Punk gewonnen. Er hat sein Wort nicht gehalten. Solange ich hier bin, wirst du nie Champion. Das war mal gerade nichts, mein guter Seth. Denn er wurde ja Champion. Allerdings hat er ihn den Titel dann relativ schnell wieder abgenommen. So. Ich finde alles hieran schlecht. Weil das Einzige, was gut ist, Rollins hat jetzt seine Rollins Championship wieder. Und ich bitte darum, nicht zu vergessen, wie belanglos dieser Titel damals in die Welt gekommen ist. Bitte nicht vergessen. Damals war der Tribal Chief Champion, hatte alle Gürtel und irgendwie so, wir müssen mal einen anderen Brand auch interessant kriegen. Ohne Gürtel ist das blöd. Und dann hat man sich irgendwie die Rollins Championship ausgedacht, die Rollins als erster halten durfte. Sie ist streng genommen kein Stück relevanter geworden seitdem. Aber da man eben viel vergisst, sind es jetzt wieder zwei Champions, obwohl der einige wichtige Champion immer noch in dieser Roman Championship vereint ist, die jetzt bei Cody wieder ist. Aber das hat man ja alles wieder so hingetüdelt, dass jetzt wieder zwei Championships legit sind. Erbärmlich war es, deswegen will ich es hier auch nochmal betonen. Also Rollins hat seine Rollins Championship zurück. Ja, Chris, jetzt bin ich mal gespannt, was daran gut ist. Ich fand den Cashing sehr gut. Oha. Ich bin jemand, der in diesem Podcast oftmals sich beschwert hat, dass man die Cash-ins ziemlich schlecht macht, weil man einfach zu viele Beispiele hatte, wie es die Leute gemacht haben. Ich fand den Ansatz sehr gut, dass man das gemacht hat bei Saturday Night's Main Event mit LA Knight, dass man das auch so inszeniert hat, wie es eine Real-Life-Verletzung ist. Mich hat man da auch gekriegt, also ich habe geglaubt, der ist wirklich verletzt. Unabhängig davon, ich finde es einfach gut, dass man ihn rausgenommen hat. Ich hätte es noch besser gefunden, hätte Heyman noch den Koffer auch gar nicht überhaupt mitgenommen. Das war der einzige Moment, wo ich auch immer daran gezweifelt habe. Ich habe es dann auch erwartet. Also es war schon, ich habe es ziemlich sicher sogar gewusst, dass er eincashen wird. Aber unabhängig davon, wie die Zukunft aussieht, für diesen Moment, ich fand das mit den Krücken auch ein sehr gutes Visual. Also wie er sich umdreht und sie von sich knallt, fand ich, das sah gut aus. und der Rest dann, ja, hat ihn mit dem Koffer auf den Kopf eingeprügelt und den Titel gewonnen, ja. Die Umstände danach, die können wir gern besprechen, aber ich weiß nicht, ich habe das verlangt, dass man sich einfach was Neues überlegt und ich fand, das war ein ganz guter Ansatz, dass man ein bisschen mit Verletzungen spielt und ihn rausnimmt. Das habe ich immer gefordert. Nimm den Kofferträger raus aus den Shows. Leider war der Koffer noch da in den Shows, aber gut, endlich mal was anderes. Ich muss sagen, die letzten 10 Cash-Ins gefühlt waren alle total langweilig, weil man da nicht viel gemacht hat, weil man den Kofferträger die ganze Zeit gesehen hat und man hat uns auch ständig daran erinnert, dass die Person X den Koffer hat. Ja? Also bin ich dahingehend eigentlich sehr, sehr happy. Wo ich unhappy bin, ist das, was auf uns wartet. Ja? Es bleibt die Rollins Championship und es bleibt die Fehde, die wir schon zu lange hatten. Punk gegen Rollins. Ja? Es bleibt für mich noch immer ein Stable, das nicht gut genug ist und es bleibt halt am Ende Seth Rollins. Das ändert auch nichts an coolen Visual mit den Krücken und dem guten Cash-In. Der Moment, den finde ich gut, aber das, was jetzt auf uns wartet, ist ähnlich wie bei Cody Rhodes. Das wird eine mühsame Regentschaft. Und ich weiß auch, wie die Promos sein werden. Und ich weiß auch, wie die nächsten Wochen stattfinden. Also das wird einfach Eingriffe geben von Punk. Hin und wieder wird das Stable ihn schlagen. Dann kann er sich irgendwie zurückkämpfen. Dann gibt es einen Titelmatch. Ja? Das wird alles langweilig. Leider. Aber für das, was es war, fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass man sich das als Beispiel nimmt und in Zukunft vielleicht noch krassere Sachen macht, noch bessere. Einfach nimm dir diesen Koffer und überleg dir was. Und ich finde, das hat man sehr gut gemacht. Vor allem, man hat es echt auch lange gezogen. Wenn noch der Koffer weg gewesen wäre aus den Shows, hätte ich es noch ein Stück besser empfunden. Deswegen, hier war ich mir aber sicher, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Also was die Inszenierung des Cash-Ins angeht, sind wir tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Das war gut gemacht. Leider nervt mich alles, was Rollins betrifft, so extrem, dass ich auch hier nicht begeistert bin tatsächlich. Mhm. Aber du hast schon recht, auch die Storyline-Geschichte mit ihnen rausschreiben und so weiter, das war schon gut. Da will ich gar nicht streiten, aber ich habe so weggeguckt, dachte, ja, komm, Rollins, mach, und ist ja gut jetzt, und dann hat er da wieder mit dem Gürtel rumgeschwungen, so wie bei Mania vor 10 Jahren, 2015, ist er auch absolut verständlich, dass er sowas macht, das ist ja sein Move sozusagen. Ah, aber alles, was von dem kommt, das ist, da bin ich nicht mehr so, weiß nicht, habe ich Probleme mit. Ja, das war Tag 1. Für mich nicht so doll. Tag 2, für mich deutlich besser. Also wirklich deutlich besser. Und das liegt nicht daran, dass Hunter Tag 2 eröffnet hat. Immer wenn ich Hunter sehe, spule ich mittlerweile. Das gebe ich mir nicht mehr. Der soll lieber versuchen, mit bestimmten Leuten Amerika fit again zu machen, aber ich werde darüber kein Wort verlieren. Kann man ja alles nachlesen. Ja, wir wollen jetzt unter den journalistischen Pflichten nicht mit Füßen treten, aber guckt euch den Live-Bericht an, da könnt ihr sehen, was er gesagt hat. Er hat eigentlich gar nichts gesagt, ja, außer wir sind die tollsten, größter SummerSlam, seid ihr bereit, das Übliche. Danke, Hunter, schön, dass du da warst. Dann ging's los mit Wrestling. Und wir hatten als erstes das Match, auf das Chris und ich uns doch auch durchaus gefreut hatten. Naomi gegen Io Sky gegen Rhea Ripley. Ich mache es kurz. 16,5 Minuten. Vielleicht ein Tick schwächer, als ich es erwartet und erhofft hatte. Aber im Großen und Ganzen war es das, was man sich vorstellen durfte. Die drei Mädels haben alles gegeben. Es gab Spots, es gab Intensität, insbesondere Io war wieder sehr oft geragdollt sozusagen. Die hat sich dann nicht lumpen lassen. Naomi hat ihre Spots gebracht. Rhea hat sich ein bisschen zurückgehalten, war aber auch sehr, sehr intensiv dabei. Am Ende verteidigt Naomi. Und mein erster Gedanke nach dem Match war, das war fresh, das war in Ordnung, war der Showstealer nicht. Aber das war sehr ordentlicher Opener. Gutes Match. Locker 3,5 Sterne. 4 wäre ich tatsächlich nicht. Ja, also deswegen vielleicht ein bisschen underwhelming, weil Chris und ich ja eigentlich die 4 wollten. Jetzt hab sie nicht gegeben, vielleicht gibt Chris 7. Aber ich fand es trotzdem irgendwie nicht schlecht, Chris. Wie hast du es gesehen? Keine 4. Es ist für mich das irgendwie eingetroffen, was ich so ein bisschen befürchtet habe. Ich glaube, Naomi konnte das einfach nicht gehen. Ja. Und das ist jetzt nicht schlimm, weil Rhea Ripley und Io Sky sind einfach unfassbar großartig, ja. Es ist halt auch das Thema, WrestleMania mit Bianca Belair, das war ein 5-Sterne-Match und dann bei Evolution kratzt du auch knapp an die 5 Sterne, dann sind die Erwartungen hier zu groß, da muss ich mich selbst an die Nase nehmen, denn so betrachtet, wenn man das Match vielleicht nächstes Jahr sich anschaut, random, glaube ich, ist das sehr, sehr gut. 16,5 Minuten, super viele Spots und man hat es logisch auch erklärt, ich bin auch nicht überrascht, wie es zu Ende gegangen ist, dass Naomi verteidigt. Und deswegen gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ja, es war einfach zu hohe Erwartungen von mir. Ich habe eigentlich fest von 4 Sternen, mit 4 Sternen gerechnet, aber für mich, ich glaube, Naomi kann das einfach nicht gehen. Warum sie den Titel hat, weiß ich auch nicht, aber fair enough. Weißt, WWE gibt Leuten irgendwie eine Chance. Und ich persönlich glaube auch, dass sie im Moment die beste Arbeit ihrer Karriere macht mit diesen Heel-Geschichten. Und ja, da müssen wir halt irgendwie durch. Rhea hat sehr verzweifelt gewirkt, kann mir vorstellen, dass das irgendwie jetzt so weitergeht und man Io vielleicht da rausnimmt oder man geht einen komplett anderen Weg. Keine Ahnung, aber hier für das, was es war, ein netter Opener, Fans waren gut drin, aber für mich sind das, ja, vielleicht ein bisschen mehr als 3,5, aber keine 4. Deswegen, ja, schwierig tue ich mir hier. Also es sind keine 4 und man kann sich dann ja, also selbst ausmalen, was man geben kann. Von daher, ja, zu hohe Erwartungen leider. Ja, ich denke auch 3,5, 3,75. Das war schon gut. Das war wirklich gut, aber eben nicht sehr gut. Nicht überragend, so kann man es sagen. Sehr gut fand ich tatsächlich das zweite Match. Auch interessant, vor dem Match Tag Team Championship haben wir die Dudley Boys und die Hardy Boys gesehen und es wurde Werbung gemacht für das letzte Aufeinandertreffen. Das findet bei TNA statt. Auch interessant, ne? Dass bei WWE jetzt bei so einer großen Crowd nochmal das andeutet. War auch sinnvoll, weil im Match gab es dann noch einige Referenzen an besagtes Aufeinandertreffen. Dudley Boys, Hardy Boys und Edge and Christian, die haben wir nicht gesehen. Ja, warum wohl nicht? Der eine Spot wurde aufgebaut, den nachher auch Ciampa und Gargano genommen haben durch die Doppeltischreihe. Der Spear wurde angedeutet von Fraxium, wo Ciampa überragend ausgewichen ist, an den Gürtel hängend. Und ja, Chris hat gesagt, er erwartet Popcorn-Kino, war ein Tick euphorischer als ich in der Vorbesprechung. Das Ganze ging 16 Minuten und ich bin absolut euphorisch in der Nachbesprechung, denn es ist genau das geworden, was Chris wollte. Es war Popcorn-Wrestling. Nach 1-2 Minuten, wo sie sich so ein bisschen reinfinden mussten, war es eigentlich genau das, was wir wollten. Vor allen Dingen, es waren nicht nur die Spots, also natürlich diese 4 Tischspots hintereinander waren ja unglaublich cool und haben sich quasi immer noch weiter ein bisschen getoppt. Dieses Spanish Fly da, das war ja unglaublich, was sie da gemacht haben. Es wirkte auch harmonisch. Also es wirkte so flüssig. Also auch das, was nicht immer perfekt war, wirkte zumindest so, dass es nicht aufgefallen ist. Alle Teams fand ich hier gut. Auch Andrade, der finde ich so fast noch am wenigsten. Und auch die Maschinen, die Motors und die Machine Guns haben auch nicht so viel krasse Spots gehabt. Aber alles hatte seinen Platz. Alles wirkte gut. Auch, dass die Mädels dann noch reingegangen sind. Also Candice Spot auf die Leiter war ja unglaublich, was sie da gemacht hat. Also, Chris, das war's hier für mich. Keine Ahnung, 5 habe ich nicht, aber 4,5 habe ich mal locker. Geiles Match. Locker. 5 auch nicht. Da hätte ich noch irgendwie 5 Minuten mehr gebraucht und noch ein paar Spots. Aber ich muss sagen, das war schon ziemlich cool. Also ich bin hier wirklich bei 4,25 Sternen, weil sie haben eigentlich das gemacht, was ich wollte. Und das war einfach nur Action und Action und Action. Haben sich auch nicht geschont. Das war das, was ich irgendwie auch geglaubt habe. Ich glaube, die haben die Chance hier gewittert und haben gesagt, okay, wir müssen hier einfach krasse Sachen machen. Und das war schon, also die Spanish Fly war insane, dass der Spot, wo 2 Leute immer durch diese 4 Tische müssen, man weiß, was auf einen zukommt. Das ist so das einzige Problem, wenn man das schon öfters gesehen hat. Aber es sieht halt immer unglaublich aus. Ich glaube, deswegen feiern die Fans auch Tischspots. Irgendwie bleiben die echt immer besonders. Und deswegen kann ich dazu nicht auch viel mehr sagen. Das war genau das, was ich sehen wollte. Sie haben Gott sei Dank auch die Zeit bekommen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man ihnen so nur 8 Minuten gibt oder 10 und dann, keine Ahnung, schafft man es einfach nicht. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, das hast du angedeutet, vielleicht war es tatsächlich um ein Team zu viel oder zwei. Das glaube ich schon, weil du hast schon gesagt, die Motor City Machine Guns, ich erinnere mich jetzt nicht an viel von denen. Und Andrade und Ray Fenix, also vielleicht sind das die zwei Teams, die du rausnimmst. Aber nee, das hier war genau das, was ich wollte. Und ich bin froh, dass man ihnen das auch gegeben hat. Und deswegen auch hohe Sternenbewertung. Und Wild Six, ja, finde ich irgendwie auch spannend, wohin das Ganze gegangen ist. Dass die Gürtel bei ihnen sind, fühle ich nicht ganz. Da finde ich die Street Profits irgendwie cooler oder Fraxium. Aber ich finde es gut, dass sie zumindest jetzt mal auch wieder Special Event Zeit bekommen, denn dafür hat man echt zu viel gute Sachen damals gemacht, als dass man es wieder komplett in den Boden haut. Ja. Ob man da vielleicht nochmal ansetzt und Geschichten versucht zu erzählen, glaube ich nicht dran. Aber ähnlich wie beim Judgment Day ist es für alle. Für ausnahmslos alle diese Superstars wichtig, dass dieses Stable besteht, weil sonst, glaube ich, werden die Entlassungspapiere ziemlich schnell gezückt und dahingehend ist es dann eh sehr, sehr positiv. Ja, denke ich auch. Also ich habe mit den Wyatt Six auch kein großes Problem derzeit als Titelträger. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass da eben auch Fraxium und so Druck machen, dass man da, also das wird ja für die Division auch ganz gut sein, dass man jetzt hier den Titel bei einem Stable hat, das eigentlich genug over ist, ein Stück weit zumindest, um sich selbst zu tragen und die Titel auch, und andere Teams dann bei solchen Matches sich zeigen können, und das haben sie, finde ich, fast alle gemacht, insbesondere natürlich Fraxium und die Street Profits, aber auch DIY fand ich richtig stark in diesem Match, gerade Ciampa mit seinem coolen Titelfesthaltspot, wo er dem Spear ausgewichen ist, und Gargano, der ja auch immer dahin geht, wo es weh tut, also hat der Division sehr gut getan, dieses Match, und freut mich total. Wir haben ja eh bei SmackDown da einen gewissen Aufwind schon die letzten Wochen gesehen. Hoffen wir es, dass es weitergeht. So, beim nächsten Match bin ich sehr gespannt, Chris, wie du es gesehen hast. Lyra Valkyria gegen Becky Lynch. Stipulation, wenn Becky verteidigt, war es das für Lyra. Chris sagte, da wird Lyra wohl gewinnen. Ich wusste es nicht so genau, habe beides für möglich gehalten. Jetzt hat Becky gewonnen. Und Bayley konnte da auch nichts dran ändern, die eingegriffen hat. Im Gegenteil, sie hat sogar mit dafür gesorgt, dass versehentlich dafür gesorgt, dass Becky gewinnt. 25 Minuten. 25 Minuten haben die beiden Zeit gehabt. Und sie haben alles gegeben. Und ich habe es nicht gefühlt. Das tut mir so leid. Weil, also es war auch wirklich, also es war auch teilweise dusselig vom Booking, finde ich. Also wirklich, Hunter, hast du das gebookt? Hunter, Schere. Also das war wirklich dusselig. Also auch das, ein Beispiel, ziemlich zu Anfang. Becky nimmt den Ken lustig, Lyra nimmt diese Brechstange. Becky sagt, oh bitte hau mich nicht, nachdem Lyra die mit der Brechstange den Ken Lustig mal kurz zermanscht hat. Bitte hau mich nicht, sie haut doch, trifft sie nicht. Becky kann sie in den Ring schieben und lässt die fucking Brechstange einfach liegen. Alter, dann nehme ich doch die Brechstange, haut zu Ende aus Nikolaus. So, und solche, das ist schwierig mit so Street Fight, No DQ Stipulation. Wenn du alles einsetzen kannst und in der Realität ein Schlag ausreichen würde und du natürlich dann mit der Realität nicht so ist ganz genau. Ich habe damit immer Riesenprobleme. Hier hatte ich damit noch ein paar mehr. Zweite Problem, Lyras Overselling und Overinszenierung. Die hat ja wirklich Übermenschliches gemacht und hat auch Übermenschliches einstecken müssen. Entschuldigung, mein Hals kratzt irgendwie. Und das war auch bestimmt ein sehr gutes Match. Sie haben sich beide angestrengt. Aber ich habe es nicht gefühlt, Chris. Es tut mir so leid. Was hast du da gefühlt? Ja, also da sind wir uns tatsächlich wieder einig. Ich komme sehr enttäuscht raus aus diesem Match. Also ich hatte ja viel mehr Lust, glaube ich, bei dem Match, laut der Preview. Und ich glaube, ich habe auch sowas gesagt, war ja Pech für dich, das geht sicher mal 20 Minuten. Jetzt haben sie sogar nochmal 5 Minuten mehr bekommen und das war viel zu lang. Also das Match war viel zu lang, erstens. Es hat einfach nicht, es hat bei mir überhaupt nicht Klick gemacht. Und ich habe da überlegt während des Matches so, okay, was gefällt mir nicht? Und irgendwie finde ich, dass die Moves alle etwas komisch waren. Also ich weiß nicht, ich bin jemand so bei Streetfights, wenn es brutal werden soll, war es viel zu auffällig, wie sie sich da auch mit der Hand vor Stühlen, Aprons, Treppen geschützt haben. Also irgendwie, glaube ich, geht das besser. Es war irgendwie auch von Becky keine gute Leistung, finde ich. Es ist von der Trilogie auch der beiden das schwächste Match gewesen, weil es, wie du schon richtig gesagt hast, sehr dusselig war. Was ich im Wrestling am meisten hasse, das habe ich immer gehasst. Das hat jetzt nicht mal damit zu tun, dass ich es zu oft gesehen habe. Das habe ich immer gehasst, weil es total unlogisch ist, wenn in einem Match Handschellen oder Handfesseln benutzt werden. Irgendwie hasse ich das, weil es alles ad absurdum ist einfach. Es ist einfach so absurd. Wird es beim Steel Cage ja auch ein Thema geben. Und ich habe dann mir auch Lyra angeschaut und ich habe bei mir festgestellt, ich glaube, sie kann machen, was sie will, es wird einfach nicht Klick machen. Und das ist dann das Problem im Wrestling, weil ich habe es mir bei der Crowd auch gedacht, bei manchen langt es einfach nicht. Da kannst du gut sein, wie du willst. Und ich glaube, bei ihr langt es einfach nicht. Sie ist einfach so, als sie in diesen Handfesseln war und damit gekämpft hat und sie musste das vorgaukeln, dass das irgendwie jetzt ein Thema ist. Und es war einfach nicht gut. Es war eher unangenehm. Und dann hat sie das probiert, irgendwie beim Feuerlöscher wegzumachen. Ich glaube, da hätte es auch funktionieren sollen, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, unterm Ring hat sie dann irgendjemand befreit. Ja, ich bin nämlich bei dir, Streetfights, da muss man auch ein bisschen Realität rausnehmen. Aber wenn die Handfesseln hat, wenn ich Becky bin, eigentlich darf sie nie mehr die Kontrolle im Match bekommen. Wenn ich meinen Gegner oder Gegnerin in Handfesseln habe in einem Streetfight, Alter, Mann, du darfst da nie mehr die Oberhand verlieren. Dann trittst du einfach nur auf sie ein, bis sie bewusstlos ist oder halb tot und dann pinnst du sie. Ja? Aber okay, es ist Sports Entertainment, wir müssen uns zusammenreißen. Unabhängig davon, es kam nie Fluss rein, es war sehr oft dusselig und ich fand, dass alle Aktionen einfach ein bisschen sloppy gewirkt haben. Ich glaube, vielleicht ein Beispiel McIntyre und Punk. Das ist halt ziemlich insane gewesen im Hell in a Cell, aber die haben sich halt nichts genommen. Sie sind darauf eingegangen, dass dieses Match sie wahrscheinlich viel Karriere kosten wird. Hier hat man gemerkt, dass man sich schützt, was okay ist. Das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist irgendwie so für mich ein Störfaktor. Und deswegen kam nie auch nur ansatzweise ein Fluss hinein. Und mir tut es auch leid, weil ich glaube, dass das viele auch gut empfinden werden. Aber zum Beispiel Gunther und Punk. Ich glaube, dieses Match finde ich grundsätzlich einfach schon besser und bewerte es immer wieder besser als solche Matches. Weil ich glaube, dass so ein Match einfach auch, egal in welchen Zeitraum du es stellst, nichts gegeben hat. Und das mit der Crowbar, was ich auch überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn sie so lang und offensichtlich ausholt und man weiß, irgendjemand wird sie davon abhalten, weil sie wird jetzt nicht mit der Crowbar auf ihren Kopf einprügeln, was sie eigentlich müsste, ja, wenn wir ernsthafte Streetfight Rules ernst nehmen. Wir haben gesagt, Bailey wurde sehr gut eingesetzt. Vielen Dank, hat Triple H wohl gehört, hat sich gedacht, sicher nicht. Ich werde sie jetzt komplett dämlich einsetzen. Niemand weiß, warum sie überhaupt erstmal Lyra schützt. Und dann struggelt sie, ob sie auf Lyra einprügelt. Was? Und dann hat sie diesen Eingriff und man merkt, es tut ihr leid. Sie ist eh schon am Apron und weiß, dass nach dem Manhandle Slam wohl ein Cover kommen wird. Und sie wartet bis 3, um so zu tun, als würde sie das Cover aufhalten. Katastrophal. Das war ganz schlecht. Also fürchterliches Finish. Zu viele Pausen, zu lang. Und falsche Stipulation. Das ist, also, es war alles so schade, weil das hat eigentlich einen guten Weg genommen. Aber gut, Becky mit einem neuen Theme bleibt ihn weiterhin Championess. Es wird wohl die Fehde gegen Bailey geben, denn laut Stipulation ist Lyra raus und das ist auch gut. Denn Lyra ist kein Main Event, aber was Lyra ist, hast du richtig gesagt, du kannst sie problemlos gegen andere Leute stellen. Und ich finde, bei der Preview, glaube ich, hast du schon angedeutet, auch wenn es rostertechnisch im Moment nicht möglich wäre, Tiffany Stratton gegen Lyra würde ich trotzdem mir gerne anschauen. Nur, es bleibt für mich immer klar, Lyra wird die knuffige, süße Nachbarin sein und ich kaufe ihr einfach nicht ab, wenn sie irgendwie so ernsthaft sein muss. Ernst und am Struggeln. Sie soll einfach das machen, was sie am besten kann, nämlich wresteln. Und das reicht vollkommen aus. Und ich hoffe, dass man sie jetzt wieder ein bisschen, Stichwort einreihen, ja, dass man sie einreiht. Nämlich einfach solide in der mittleren Card. Denn du weißt, das wird immer ein gutes Match werden und das reicht mir persönlich auch. Weil mehr, bin ich mir jetzt sicher, wie bei Jade Cargill, wo es wrestlerisch nicht reicht, reicht es hier einfach charismatisch. Hinten und vorne nicht tatsächlich. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Bin ich bei dir. Also bei allem, was du gesagt hast, bin ich bei dir. Nur eine Sache nicht so 100 pro. Das hast du auch dann noch weiter ausgeführt, wo wir dann wieder zusammengekommen sind. Für mich ist Lyra immer noch nicht ganz durch, weil ich sie in einer anderen Situation als Becky sehe. Und in der Tat, ich würde so gerne Lyra mal gegen Tiffany Stratton sehen. Weil eine reine wrestlerische Kiste, halt die Promos auf Sparflamme, das wäre auch für Tiffany ganz gut, die sowieso ein dusseliges Gimmick derzeit hat oder nicht so gut rüberkommt, wie sie früher mal rüberkam. Da will ich mal sehen, da steht und fällt Lyras Zukunft. Das mit Becky war jetzt nicht so dolle. Und Beckys Theme finde ich bisher auch blöd. Also da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Bisher finde ich jedes neue WWE-Theme wirklich schlecht. Aber manchmal wachsen sie ja. Deswegen will ich das neue Theme, also selbst wie es losgeht, das Theme geht mir schon so auf den Keks. Also mit The Man und in, hör mir auf. Ja, so viel also zu diesem Match, das Chris und ich beide gleich gesehen haben. Ja, nächstes Match. Solo Sikoa als Champion tritt an gegen Jacob Fatu im Steel Cage Match. 12,5 Minuten. Klar, wenn es ein Steel Cage Match ist, wo keiner eingreift, wissen wir, es wird Eingriffe geben und sie gab es auch. Die, ich sag mal, Bloodline habe ich früher gesagt. Wie heißen sie jetzt? Family Tree? My Family Tree oder wie? Wofür steht das M? Chris, weißt du, Family Tree? Also MT. Weiß ich nicht, aber. MTA, glaube ich. My Family Tree. Auf jeden Fall Family Tree heißt das jetzt, glaube ich. Waren alle da und sahen auch alle bescheuert aus. Das Match, also Solo verteidigt, ganz wichtig, finde ich. Das Match Licht und Schatten, will ich mal sagen. Also Licht eigentlich bei Solos Performance, finde ich. Der war wieder richtig, richtig stark. Schatten bei ja, beim Matchaufbau und bei der Inszenierung des Matches. Also Licht bei der Art und Weise, wie die beiden geworkt haben. Das war okay. Aber Schatten, Chris hat schon gesagt, Handschelle. Also, sorry, also Jacob geht jetzt in ein Overbooking, das fast zum Brechen ist. Erstmal, wie er facemäßig ausgeschlachtet wird. Schade, Jacob. L.A. Knight musste durch dieses Stahlbad durch, wenn WWE dich entdeckt, du jetzt auch. Genau wie bei L.A. Knight, bei Jacob sehe ich es noch ein bisschen besser, positiver, dass er das durchhalten kann, wenn er einfach sein Ding macht, weil er einfach richtig gut ist und so eine eigene individuelle Wildheit in Anführungszeichen mitbringt. Aber derzeit wird er wirklich ausgebuckt, in Anführungszeichen. Der muss wirklich strugglen gegen sein Booking. Jetzt wurde er mit der Handschelle gefesselt. Die hat er einfach mal kurz durchgerissen. Ja, also ein übermenschlich kräftiger Mensch, das ist die Info, die man uns gibt. Ein Werwolf, ja. Hoffentlich waren die Handschellen nicht aus Silber, weil da ist ein Werwolf ja gelähmt, habe ich gelernt, aber ist auch egal. Cool fand ich, wie man es dann gelöst hat mit dem Finish, dass Solo die Tür voll ins Gesicht geknallt bekommen hat und dass Jacob die Tür voll ins Gesicht geknallt bekommt und Jacob rauspurzelt mit dem Letzten, was er noch zu bieten hat. Klar war, dass man Jacob hier irgendwie was gibt nach dem Match und man hat es ihm gegeben. Als sich Solo mit Talaloa zurückzog, hat er nur gesagt, JC, finish him off, sagte Solo Richtung JC. Er wollte ihn off-finishen, passte ganz gut, weil Tongaloa eh schon im Ring war. Und sie sollten dann den Werwolf platt machen. Das hat natürlich nicht geklappt. Und es gab dann den Spot, den Chris bereits gefordert hat. Den Moonsault vom Käfig sah sehr cool aus. Allerdings, die Kamera hat da nicht ganze Arbeit geleistet. Sie hat perfekt eingefangen, wie die beiden sich vorher schon super aufgestellt hatten, damit sie ihn auffangen können. Das haben sie auch gut gemacht. Also der Standard-Face-Pop für Jacob nach dem Match. Ja, Jacob hat echte Probleme gerade, booking-technisch. Die Family-Tree-Geschichte funktioniert, denn alle Stable-Mitglieder sehen mehr oder weniger blöd aus, bis auf Solo als Stable-Leader und ein bisschen vielleicht noch Talatonga, der da so, aber auch nicht so richtig geil rüberkommt, finde ich, aber zumindest noch stark halbwegs dargestellt wird. Ja, US-Gürtel beim Richtigen und man muss gucken, was Jacob draus macht. Match war absolut in Ordnung, aber durchs Booking hat es arg gelitten. Da war mehr drin. Irgendwie mein Gefühl, Chris, ich glaube, hier liegen wir vielleicht gar nicht so weit auseinander. Nee, ähnlich. Ich bin etwas auch enttäuscht. Aber dann habe ich mich daran erinnert, was für eine Stipulation das ist. Und Steel Cage ist einfach furchtbar schwierig. Ich glaube, in dieser Zeit ist es einfach furchtbar schwierig, weil Steel Cage Matches waren, glaube ich, immer schwierig. Nur hat man es dann kaschiert, weil es einfach voller Blut war. Und es damals auch... ich glaube, andere Zwecke hatte. Diese Zwecke in der Neuzeit sind irgendwie total absurd. Aber gut, das haben wir gewusst, aber trotzdem ist es ein großer Störfaktor. Ein normales Match, glaube ich, hätte mir hier besser gefallen, aber ich bin bei den gleichen Themen wie du. Solo ist großartig, ich liebe das Wort herauspurzeln, denn das passt perfekt. Ich habe das genau vor mir, wie er rauspurzelt. Und trotzdem finde ich ihn irgendwie perfekt in der Rolle, auch cool. Und er ist super wichtig für alle Mitglieder. Oh mein Gott, ist er wichtig. Talalonga hat für mich dann noch irgendwie so das meiste Potenzial, aber oh Mann, da ist noch viel zu tun. Also man merkt es ihm auch, glaube ich, an. Ich weiß nicht, ich kann nicht hineinschauen, aber er wirkt auch für mich irgendwie unsicher. Also ich erinnere mich an den Spot, wo er so im Bild ist und warten muss, bis Jimmy in Position ist, um ihn quasi herauszuholen und dann geht er kurz zurück, um nicht in der Kamera zu sein. Und dann muss er halt, das ist halt diese Anweisung, da muss er halt immer so dämlich losschreien nach einem Move. Ja, wird er reinfinden, denke ich. Für Jacob, ich muss sagen, ich habe ein Riesenthema im Moment, weil Jacob fühle ich im Moment überhaupt nicht. Da, wo ich echt immer Bock habe, ist, wenn er komplett eskaliert, das war in dem Match dann auch cool. Und er nimmt sich auch nichts. Und es gibt auch so die Momente, wo er cool ist, nämlich der, wo er diesen Superspot gemacht hat und dann so die Handgeste macht, so, ja, fuck. Das war cool. Alles andere ist einfach, muss ein Gimmick bleiben und das ist schlecht. Ich bin noch nicht sicher, ob die Maske gut ist beim Entrance. Es ist alles so, man hat ihn entdeckt. Nur ich habe mir irgendwie so die Angst. LA Knight hat sich da selbst so rausgeworkt, weil er unglaublich charismatisch ist und sehr gut Promos hat. Bei Jacob weiß ich nicht, das ist eine gefährliche Situation. Die Fehde wird natürlich weitergehen. Ich denke, sie bauen ganz deutlich auf ein Wargames-Match. Jacob und Jimmy werden sich jetzt erstmal vertragen und dann kommen noch ein paar Leute hinzu. Aber danach, weiß ich nicht. Der wird ziemlich sicher den Titel auch zurückgewinnen, klar. Das ist der Weg, der auf den es hinausläuft. Aber dann habe ich keine großen Hoffnungen, dass das gut geht. Für mich ist Solo im Moment der perfekte United States Champion. Er hat sich gefunden, er ist sicher, er ist ein Stable-Anführer und er macht es irgendwie echt richtig gut. Auch wenn er mal dusselig sein muss und so rauspurzeln muss, aber das ist irgendwie richtig... Es passt perfekt und er hat sich gefunden. Man merkt, von allen diesen Leuten ist er am sichersten, sowohl im Ring als auch an der Promo und vor allem so die kleinen Gesten und Mimiken, weil wenn es sein muss. Also das hat echt wunderbar funktioniert. Und mit Jacob, ich weiß nicht, ich habe da echt große Bedenken. Ich habe sehr große Bedenken, weil ich bin komplett raus bei ihm. Ich war ein Riesenfan, aber diese Inszenierung ist für mich nicht gut. Diese Babyface-Inszenierung tut ihm sehr, sehr weh. Und ich glaube auch, dass die Fans da nicht so draufstehen. Sie warten einfach nur, bis er komplett eskaliert mit Moonsaults und allem. und dann lässt er sie, glaube ich, auch relativ kalt. Ich hoffe, man belehrt mich eines Besseren und ich freue mich schon auf das Wargames-Match, weil das ist einfach immer gut. Aber der Rest danach könnte ein Thema werden. Ja, also bin ich auch bei dir. Eine Sache noch zu Solos rauspurzeln. Du sagtest, das schadet ihm nicht. Ich finde, das gehört sogar zu seinem Publikum perfekt dazu. Also das ist dieser typische Heuchel, weinerliche Heel aus den 80er, 90ern, den er da verkörpert, der Stable Leader, der mit allem, was er macht, versucht zu gewinnen. Auch da so Ric Flair-mäßig, ja, da rausstielen, Stibitzel, Eddie Guerrero, darüber reden wir dann gleich, wobei Eddie ganz anders drauf war. Und ich finde, das passt zu Solo total. Das nimmt ihm auch nichts von seiner Coolness irgendwie. Ich würde es genauso machen, ja. Wenn das die Stipulation ist, also dann gehe ich raus aus dem Kiel, ich bin auch nicht bescheuert, dann ist das Match gewonnen, fertig ist. Und dann soll auch der Werwolf da sein Mist da drin rumfabrizieren. Das passt total zu Solos Gimmick und ich finde es mega gut. Ja. fünftes Match. AJ Styles gegen Dominic Mysterio als Intercontinental Champion. Aufbau fanden Chris und ich eigentlich ganz putzig. Styles immer mit lustigen Verkleidungen. Hatte so ein bisschen was von Austin McMahon teilweise sogar, wenn dann Steve Austin sich als Arzt verkleidet und auf McMahon einprügelt. Hier war es ohne Prügelei. Nur Dominic hat nachher ein bisschen geprügelt und Styles hat eher so Psychospielchen gemacht. Aber das hat er ganz süß gemacht als Dr. AJ und Hausmeister und was er alles so war. Das Match war, wer kann mehr Eddie Guerrero bringen als der andere? Und sie haben es beide sehr gut versucht. Und es war ganz nett eigentlich. Wrestlerisch war es so, geht so. Aber was sie draus gemacht haben als Hommage an Eddie und so eine kleine Story dazu erzählen und so, das war schon ganz süß. Vielleicht ein bisschen too much mit dem Calf Crusher, wo dann Dominic vorher den Stiefel schon so löst, dass der Calf Crusher quasi gar nicht funktionieren kann, weil AJ den Stiefel einfach so abziehen kann und dann geht der Griff quasi ins Leere. Das konnte dann Dominic auslösen und dann nach dem Frog Splash gewinnen. Also ich fand, man hat es ganz gut gelöst, sagen wir es mal so. Es war jetzt kein Match, das man unbedingt sehen muss als wrestlerisches Hochqualitätsmatch. Aber wenn man so ein paar nette Referenzen sehen möchte, wer kann quasi den Gegner out-eddien, dann war es ganz nett. Und ich fand es süß. Es war ganz nett vom Aufbau, es war jetzt ganz nett. Dominic gewinnt, das war wichtig. Weiß ich nicht. Ich fand es weder doll noch schlecht. Ich fand es eher im Großen und Ganzen ganz süß. Es war genau das Match, was ich mir erwartet habe. Nicht zu lange und es wird sehr, sehr viel Story sein. Was vollkommen in Ordnung ist. Ich fand auch die Hommage an Eddie ganz cool, die Shorts von AJ, die Entrance und auch wie man es dann gelöst hat. Aber es gibt so manche Dinge, da bleibe ich dabei, es gibt Sachen im Wrestling, die können bestimmte Leute nur einmal machen und die funktionieren auch nur bei ihnen. Und diese Geschichte mit den Stühlen, quasi was Eddie ausgemacht hat, ich weiß nicht, immer wenn es jemand anderes macht, fühle ich das überhaupt nicht, weil niemand auch nur ansatzweise dieses Mimik- und Gestikspiel und dieses Charisma hat wie Eddie Guerrero. Das ist einfach etwas, was nur er konnte. Und irgendwie mag ich es nicht so sehr, wenn Leute das dann machen, auch wenn es von einem guten Good Place kommt. Aber das ist etwas für mich, das kann nur Eddie machen. Beziehungsweise ein gutes Beispiel, es war in der gleichen Show, Divan und Bully Ray, wo Bully Ray schreit, hey Divan, get the tables, das haben die Street Profits probiert, hat gar nicht funktioniert, da hat niemand mitgemacht. Ja. Das sind einfach so Sachen, die gehören zu einem Mann, Frau, Stable, Tag Team und ich weiß nicht, das ist dann irgendwie nicht so meins, aber an sich war das Match genau das, was ich sehen wollte. Dominic verteidigt zu Recht, finde ich, der Titel muss bei ihm bleiben. Und ja, ein schwieriger Spot, finde ich, kurz vor dem Main Event. Ich glaube, da sind die Fans auch schon sehr, sehr bereit, einfach dieses Wochenende auch abzuschließen und einfach zu sehen, ob The Rock endlich kommt. Und deswegen haben sie es dahingehend eigentlich sehr gut gelöst, indem man sehr viel Eddie gespammt hat. Und das funktioniert selbst 20 Jahre nach seinem Tod noch immer hervorragend. Ja. Finde ich auch. Ein bisschen nicht zu ertragen. Also irgendwie zwischen zwischen Erbärmlichkeit und solide Cole und Barrett fand ich diesmal. Also hier war Cole nicht zu ertragen in diesem Match tatsächlich. Ansonsten mit Licht und Schatten die beiden auch. Ja, Stephanie kommt und sagt uns, heute sind 60.000 da. Ergo war man gestern wohl um 10.000 Zuschauer nicht ausverkauft. Gut, who cares. Und dann war Main Event Zeit. Cody gegen John. Wir haben ja schon im Vorbericht oder vor der Matchcard viel über den Faceturn von John gesprochen, über Lesnars Comeback und über Codys Ich bin der Held-Inszenierung. Bleibt jetzt hier über das Match zu sprechen. Und ich habe vor dem Match in der Preview gesagt, eigentlich musst du ein Storytelling-Match machen. Du musst ein Storytelling-Match machen. Was ich nicht gesagt habe, was auch dieses Match hätte tragen können, du machst ein Finisher-Festival draus. Man hat jetzt, wie ich finde, zu zwei Drittel Finisher-Festival gemacht und zu einem Drittel Storytelling, Cena ist jetzt der Held und die beiden respektieren sich und wollen trotzdem das Beste rausholen. Und ich finde, es hat deutlich eher funktioniert, als es nicht funktioniert hat. Ich meine, die beiden sind hier über 35 Minuten gegangen in dem Street Fight. Und da war auch echt nicht alles Gold, was glänzte. Aber John hat für mich hier das stärkste Match seit seinem Comeback gemacht. Ich finde, das passt. Ja, deutlich sogar. Es passt. Also die Fans wollten ihn, er wollte es auch. Er ist da hingegangen, wo es wehgetan hat. Klar, dieser Suplex da in die Eiselabsperrung, der sah schlimmer aus, als er war. Der war schon sehr gut geworkt von beiden. Also wirklich, das war trotz aller Pausen, die es gab, ich fand es flotter und flüssiger als Gunther gegen Punk tatsächlich, obwohl das hier länger war. Und ich fand es wirklich gut. Also auch, dass man dieses Finisher-Festival da gemacht hat, fand ich ganz gut. Der erste AA kam ja relativ früh. Interessant auch, fand ich wirklich süß, dass John aus den drei Crossroads rauskickt. Das hat Roman nicht geschafft. Das war damals vor anderthalb, gut einem Jahr der Moment, wo Cody Roman entthront hat. John kickt aus. Allerdings kickt Cody auch durch drei AAs aus, wovon der letzte der Super Attitude Adjustment war. Also da waren wir dann wirklich bei Videospielebenen, was die Kickouts anging. Ende als solches fand ich dann in Ordnung. Es war der, was war's denn? Der Cody-Cutter durch den Tisch und dann nochmal der Crossroads hinten ran. Wirklich, das war, finde ich, nicht nur für Cena-Verhältnisse. Klar, Cena und diese ganze emotionale Situation haben das Match getragen. Cenas Entrance-Pop war unglaublich. Aber das war, Chris, ein richtig gutes Match. Ich bin nicht überrascht tatsächlich, dass wir uns einig sind. Da habe ich nämlich auch Ungereimtheiten vorhergesehen, aber offenbar sind wir uns einig hier. Ich fand das ein sehr cooles Match. Weil vor allem, ich war irgendwie drin und ich habe es als sehr spannend empfunden, weil es war nicht so klar, was sie machen. Also ich habe nicht auf The Rock gewartet, keineswegs, aber ich habe darauf gewartet, welchen Weg man einschreitet. Vor allem habe ich ja irgendwo so darauf gewartet, dass Cena nur einen Swerve macht, ja, dass er nur möchte gern hier Face ist, damit der Cody hier dann irgendwann einen Low Blow verpasst oder so. Aber ich war nicht mal enttäuscht, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich dann wirklich gut reingefunden habe. Es war Wahnsinn. Also ich behaupte sogar, dass das nicht nur das beste Match von ihm war, seit er die Retirement angekündigt hat. Ich glaube, das ist das beste Match seit Ewigkeiten. Also ich weiß nicht, wie lange ich da zurückgehen muss. Vielleicht sogar Jahre. Ja, vielleicht sogar gegen Roman Reigns bei No Mercy, ob das jetzt 2016 oder 2017 war. Oder vielleicht sogar gegen AJ Styles beim Rumble, was sogar noch weiter zurückliegt. Ja, das war super Cena. Das war eigentlich John Cena in seiner absoluten Prime tatsächlich. Also das hier, was wir gesehen haben, ist eigentlich Cena zwischen 2006 bis 10, 11, 12, 10, sowas, wo er aus allem auskickt und super Cena ist. Ich fand das irgendwie ganz süß, eine Hommage. Ich glaube, wir finden es auch deswegen süß, weil wir wissen, okay, das macht er eh nicht mehr nochmal. Weil es echt eigentlich Overkill war, aber es hat hier für mich sehr, sehr gut funktioniert. Die Fans waren drin und ich fand ein paar Sachen einfach süß. Keine Ahnung, wie er Cody auf seinen Schultern hat und über diesen Lift aufsteigt. Das Visual sieht ganz cool aus. Und du hast gemerkt, dass er Spaß hat. Ich weiß nicht, ob er als Heel Spaß hatte. Er hat es sehr gut gemacht, aber ich glaube, hier hat er sich wohl gefühlt. Und keine Ahnung, ob das irgendwie so einen Zusammenhang hat, ob er das einfach nicht gefühlt hat, den Heel Run. Aber ich hatte große Befürchtungen. Und das Match hier, Mann, das übertrifft das WrestleMania-Match der beiden so für mich um das Vierfache. Ich gehe nicht auf 5. Ich bin gespannt, was Meltzer macht, aber ich bin hier auch bei 4,25 Sternen. Ich weiß nicht, ich war komplett drin. Es war super spannend. Klar, man hat die Finisher gespammt, aber ich glaube, in Cenas Situation war es eigentlich genau das, was du hättest bei Mania machen müssen. Ich fand es auch gut, dass keine großartigen Eingriffe waren, dass man es hier bei diesem Match belassen hat. Klar, über die Umstände haben wir schon gesprochen, die Fackelübergabe, wo man sich in Zaun halten muss, dass man nicht loskotzt. Aber das Match an sich, da war ich sehr, sehr happy. Und für 37 Minuten war ich sehr gut unterhalten und fand es dann doch auch nicht kurzweilig. Man hat die 40 Minuten schon gemerkt, aber es hat nicht geschadet. Also im Gegensatz zu Gunther und Punk war das hier doppelt so unterhaltsam. Auch wenn auch die beiden hatten ja auch ihre Ruhepausen. Aber irgendwie, weiß nicht, ich war hier sehr gut drin. Das einzige Interessante waren die Buhrufe für Cody. Ich denke, das liegt am Gegner noch immer. Und man hat ein bisschen angedeutet, also als er den Ring auseinandergenommen hat und dieses Teil in der Hand hatte, hat er mit sich gehadert. Und dass er den Gürtel genommen hat, fand ich interessant, ein bisschen unlogisch, weil das der Grund war, warum er eigentlich Cena so angeprangert hat. Warum benutzt du eigentlich den Gürtel? Aber sei es drum. Ich bin mit dem Match sehr zufrieden und bin da sicherlich bei 4,5 Sternen. Also dass Cody sich so verhalten hat, kann ich sogar nachvollziehen. Das war ja auch in der Videopromo, dass er nicht gezögert hat, gegen Orton vorzugehen, dass er entschlossen ist und es war ja legal. Er hat ja Cena mit dem Gürtel immer kritisiert, weil es ja illegal war. Aber im Streetfight kannst du ja alles machen. Da hätte er sogar den Gürtel nehmen dürfen und es wäre legal gewesen. Dann gilt es als Entschlossenheit. Und die Fans haben das ja auch, glaube ich, nicht übel genommen. Du hast schon gesagt, es gab Buhrufe vorm Match, aber als dann Cena ihm den Gürtel in die Hand gedrückt hat, war ja auch alles wieder gut. Also die haben es akzeptiert und sie werden es befürchte ich auch weiter akzeptieren. Cena wird jetzt mit Brock seine Abschiedstour weitermachen. Bei Cody muss man mal gucken, wer der nächste Gegner wird. Ob es dann Sammy wird, puh, mal sehen. Also, ja. Aber das Match war wirklich gut. Bei Stern wäre ich auch wohl bei 4,25, vielleicht 4,5. Also irgendwo da, weil es einfach richtig gut war. Und das ist ein bisschen historic hier, dieses Match, weil es ist Cenas letztes großes Match als Champion gewesen. Jetzt ist ja Cody wieder Champion. Schönen Dank. Mal gucken, was da passiert. Und ja, würdiger Abschluss tatsächlich des SummerSlams. Ich fand das Tag Team Leiter Match noch einen Tick stärker. Klar, war ganz andere Art von Match. Aber hier hat John wirklich, also wenn man diesen Vergleich mit dem guten Wein, der besser wird je älter, war das hier Cenas guter Wein-Match sozusagen. Bisher war vieles hölzern und humpelnd, aber das war ein guter Wein. Denn auch was du sagtest, es war im Vergleich mit Punk und Gunther. Das lebte hier aber sowas von Cenas Präsenz, das muss man auch sagen. Also Cena war der Grund, dass dieses Match hier so groß war, die Liebe zu den Fans, dass er sich wohlgefühlt hat, dass die Fans ihn wollten, die hätten ihn eh bejubelt, egal was passiert wäre. Und das war auch so ein Faktor. Wie gehen sie mit Cody um? Wie gehen sie mit John um? Und weiß nicht, ich fand das, es wirkte, er hat sich wohlgefühlt und es wirkte einfach passend, was hier gelaufen ist. Und ja, damit haben wir den SummerSlam auch hinter uns gebracht. Ja, wir haben ja auch, glaube ich, wir haben jetzt 2 Stunden geredet. Mal gucken. Ja, doch, tatsächlich, knappe 2 Stunden haben wir jetzt. Wenn wir jetzt mit den Schlussworten kommen, sind wir bei 2 Stunden für beide Tage. Ist ja auch ausreichend, würde ich sagen. Chris, jetzt ist der SummerSlam vorbei. Was ist denn jetzt dein Fazit? Ja, Tag 2 deutlich besser, aber man muss auch sagen, es gab schon noch so keine guten Sachen. Also bei Tag 1 muss man sagen, gibt es auch eine Sequenz von Matches, die so semi sind. Aber alles in allem kann man ihn sich gut anschauen. Ich bin sehr gut durchgekommen. Vorteil für mich, ich habe es nicht live geschaut und habe halt die super langen Pausen zwischen Matches skippen können. Dann macht es das für mich noch besser. Die Nuancen wo es zu lang war, haben wir schon angesprochen. Aber ich glaube, dieses Event wird ganz gut altern. Lesnar mal ausgenommen. Das kann man sich sicherlich anschauen. Und es war halt viel Geschichte dabei. Und deswegen, punktemäßig reichen so, also ja, 6, 6,5, 7 Punkte von 10, so 6,5 eher. Ja, also doch gut. Ich tue mir schwer, ihn mit anderen Events zu vergleichen, weil für mich die Elimination Chamber eigentlich das beste Event des Jahres war bisher, aber das fällt jetzt sehr weit wieder runter aufgrund der Situation, wie sich's entwickelt hat. Aber ja, ich fand es irgendwie unterhaltend. Es war ein cooles Event. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man skippen kann. Und in dem Fall ab jetzt kann man es ja für immer. Bin ich bei dir. Also tatsächlich, was die Bewertung des Events angeht, 6,57, irgendwo da bin ich auch. So vielleicht sogar eher 7, weil also Tag 1 war für mich nicht doll. Also der war wirklich nicht gut. Aber Tag 2 fand ich dafür über beide Strecken wirklich gut bis richtig gut. Und einen Aspekt hast du sehr schön angesprochen, hätte ich auch noch gesagt. Das Ding wird, glaube ich, gut altern. Das war fluffig. Also war gut produziert, war gut umgesetzt, war eine runde Sache über weite Strecken. Auch, wie gesagt, was ich mit Tag 1 hatte ich überhaupt sehr, sehr große Probleme mit vielen Sachen. Aber man hat den roten Faden der Show gesehen. Und den muss man ja auch nicht gut finden. Ich finde ihn über weite Strecken bei Tag 1 nicht so doll. Aber ich erkenne das Konzept dahinter. Und wenn man sich Matches aus der Attitude-Ära anguckt oder Shows, die altern nicht immer so gut wie das hier, wenn man auch weiß, was aus den Workern geworden ist letzten Endes. Und da bin ich hier jetzt auch tatsächlich deutlich positiver gestimmt. Trotz allem, was ich da an negativen Sachen auch gesagt habe. So 6,57, das ist schon eine eher gute Show. Eine ordentliche Show. Damit kommen wir zum Ende. Chris, wir müssen jetzt Raw abwarten. Mal gucken, was da passiert. Und dann uns zum Donnerstagswochenrückblick wieder zusammenfinden. Das machen wir natürlich auch. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird am Fallout. Und ich denke, damit kommen wir zum Ende. Schlussworte von Chris, dann machen wir meine Schlussworte und dann machen wir Schluss. Ja, sehr gerne. Also hat mir Spaß gemacht, diese Review. Die Ungerahmtheiten haben sich dann doch irgendwie in Grenzen gehalten. Ich habe da doch mehr erwartet, aber macht ja immer wieder sehr viel Laune. Ich bin gespannt, wie so die ZuhörerInnen es empfunden haben. Gerne in die Kommentare schreiben, falls man Lust hat. Und ja, bei der nächsten Ausgabe können wir sicherlich wieder Pin oder Kickout spielen. Ich bilde mir ein, ich habe ein paar neue Fragen schon gesehen. Ich auch. Aber ich bin leider sehr zeitlich eingespannt und es geht sich echt gar nichts mehr aus. Deswegen seht es uns nach und dann wünsche ich euch einen schönen Wochenstart, eine angenehme Woche. Vielleicht kehrt ihr auch sowas wie ein Sommer zurück. Irgendwie regnet es hier ständig. Und ja, mit diesen Worten alles Liebe und ja, für euch eine wunderschöne Woche. Ja, Pin or Kickout würde ich auf jeden Fall für Donnerstag, für den Wochenrückblick vorbehalten, weil jetzt haben wir 2 Stunden schon gelabert, da muss nicht auch noch irgendwie Pin or Kickout kommen, zumal wir ja nur die Raw-Ausgabe haben bei der nächsten Wochenrückblick-Geschichte, da werden wir Pin or Kickout durchaus haben. Also Günther hat im Board nochmal wieder geschrieben, welche Frage das war und auf YouTube waren es 2 oder 3 User, glaube ich, die was dazu geschrieben haben. Also wir werden da durchaus dann den Podcast nächstes Mal auf jeden Fall voll bekommen. In dem Sinne, hoffen wir, dass ihr einen schönen SummerSlam hattet, wünschen euch viel Spaß jetzt mit der Raw-Ausgabe und freuen uns auf euch am Donnerstag, wenn ihr Lust und Zeit habt. In diesem Sinne, macht es gut, bis dann. Tschüss. Ciao.